Anmerkungen dieser Skizze liefern will. Ich möchte zunächst ganz kurz skizzieren den äußeren Verlauf dieser Entwicklung, ohne also hier nun auch nur im geringsten auf Einzelheiten einzugehen, nur damit Sie etwa den groben Rahmen sehen. Und dann etwas ausführlicher behandeln, die Begründungen, die Argumentationen, die also von beiden Seiten vorgebracht werden in dieser Diskussion in Frankreich. Das heißt von der Seite des Staates, von der Seite der Opposition gegen eine staatliche Anerkennung des Konzils, wie also auch von der Seite der Kirche, die für eine solche Anerkennung plädiert. Drittens dann diese Entscheidung von 1615, etwas zu interpretieren, zu suchen, etwas einzuordnen, zu suchen. Ich hatte viertens also noch vor, einen Ausblick auf Konsequenzen zu geben, die sich nun gerade auch für das politische Handeln aus dieser Entscheidung von 1615 ergeben haben. Aber ich glaube, ich würde damit derart radikal aus dem chronologischen Rahmen heraus springen, dass ich Letzteres mir also erspare. Und vielleicht können wir in der Diskussion auf das eine oder andere dabei dann noch kommen. Gut, also zunächst kurz der Verlauf, der Ereignisverlauf dieser Entwicklung. Sie wissen ja, dass also Frankreich eigentlich ein recht zwiespältiges Verhältnis hatte zu dieser dritten und letzten Sitzung des Konzils. Gerade diese dritte Sitzung war ja direkt eigentlich auf Frankreich hin ausgerichtet, auf die Interessen Frankreichs. Also in Frankreich war eben große Hoffnung vorhanden, dass dieses Konzil, diese dritte Sitzung, durch eine friedliche Regelung zugleich helfen würde, beitragen würde zu einer friedlichen Beilegung der Hugenottenfrage. Allerdings hätte es dafür eben eine Reihe von Vorbedingungen geben müssen. Also einmal, dass diese Sitzung nicht in Trient stattfinden sollte, dass sie nicht aufgefasst würde als Fortsetzung der früheren Sitzung, als Weiterführung des Konzils. Und dass also der päpstliche Einfluss dabei möglichst gering sein sollte. Diese Vorbedingungen wurden im Wesentlichen nicht erfüllt. Schon die Einberufung war ein erster großer Misserfolg. Und hieraus ergibt sich eben diese im Grunde negative Einstellung der Krone, vertreten eben durch ihre Gesandten, die eben auch in der Schlusssitzung aus Protest nicht teilnahmen. Andererseits ist es eben so, dass gerade ein französischer Kardinal, der Kardinal von Lothringen, zunächst zwar Wortführer der Opposition war, dann aber zum Wortführer des Konzils wurde und zusammen mit Moron eben Wesentliches beitrug zum Gelingen, zum Abschluss dieser Sitzung. Und er ist eben auch gerade in der Schlusssitzung die Akklamation auf den Papst und seine Vorgänger und andere, die also zum Gelingen des Konzils beigetragen hatten, auf ausbrach. Aber entscheidend war dann für die Folge, dass eben Frankreich als Staat dieses Konzil noch nicht anzuerkennen bereit war. Die Diskussion um die Anerkennung kann man in fünf Phasen sehen. Eine erste Phase bis 66, bis zum Tode Pius IV., unmittelbar also nach Abschluss des Konzils, gekennzeichnet ist das sehr starke Drängen des Kardinals von Lothringen, der Kurie, auch bestimmte andere Mächte Spaniens, des Kaisers Savoyens, drängen auf eine Anerkennung des Konzils durch Frankreich. Entscheidend werden hier für die französische Entscheidung die Beratungen in Fontainebleau im Frühjahr 1564 unter einer sehr starken Beteiligung von Mitgliedern des Parlamentes. Und hier setzt sich eben sofort die starke Opposition, die vor allem von Seite der Parlamente kommt, durch und plädiert und erreicht eben zunächst den Aufschub einer entsprechenden Entscheidung über die Annahme. Eine ruhigere Phase zur Zeit des Pontifikats Pius V., der weniger Wert legt auf diese formelle Annahme, als vielmehr auf die praktische Durchführung der Dekrete. Dann aber eine intensive Phase, die etwa mit der Regierungszeit Heinrichs III. gleich läuft, das heißt eigentlich schon vorher, erneuert die Kurie, erneuert Gregor der 13. die Forderung nach einer Annahme, und diese Forderung kommt ihm wieder in den Vordergrund, verbunden zum Teil mit Hoffnungen, die sich also auf die französische Situation beziehen. Man glaubt zum Beispiel zeitweise, dass etwa die Ereignisse der Bartholomäusnacht ein Indiz dafür wären, dass die französische Krone bereit wäre, einzulenken. Aber dann richten sich die Hoffnungen vor allem auf Heinrich III., der also 1574 Nachfolger seines Bruders wird und von dem man sich eine festere und eine positivere Haltung verspricht. Aber wichtig ist, dass in dieser dritten Phase nun sich sehr viel stärker bemerkbar macht, der immer deutlicher werdende Wunsch, die immer deutlicher werdende Forderung von Seiten der französischen Kirche, und zwar ausgedrückt bei den Klerusversammlungen, Forderung nach einer Anerkennung des Konzils durch den Staat. Auf der Versammlung der Generalstände in Blois 1576 fordert der Klerus diese Annahme sehr entscheidend, sehr stark und dann mit wachsender Intensität in den folgenden Jahren. 1579, die Klerusversammlung von Melun ist hier ein erster Höhepunkt, und dann wieder die Jahre 1582. 83 ist gerade diese Zeit, die Michel François, ich glaube, 64, 65 hier in Trient ja anlässlich des Kongresses behandelt hat. Eine Phase 1582, 83, die, wie man glaubt, unter günstigen Auspizien stand. Vor allem waren diese Schwierigkeiten, Probleme zwischen der Kurie, zwischen Rom und der französischen Krone beseitigt worden, die zum Teil zusammen mit diesen Ordnungs von Blois, mit den Schwierigkeiten von Bulle in Zöner Domini. Und schließlich waren auch, hoffte man in Rom entgegen, eine entgegenkommende Haltung, Konzessionen in Bezug auf das Problem der sogenannten gallikanischen Freiheiten zu sehen. Eine relativ günstige Situation, die aber dann zerschlagen wird durch die Publikation von Jacques Fay d'Espes, ein Mitglied der Königlichen Kommission, sein Avertissement sur la réception et publication du Concile de Trente, die dies alles zunichte macht. Eine neue Situation mit der Gründung der Liga, die also nun ihrerseits die Annahme durchsetzen will, bedingungslos durchsetzen will, und zeitweise sieht es so aus, als ob Heinrich III. Hier nachgeben würde, etwa im Unionsedikt von 1588 ist diese Veröffentlichung vorgesehen, aber die Ermordung Heinrichs III. Am 1.8.89 macht auch dies wieder zunichte und schafft nun überhaupt eben eine völlig neue Situation, die durch das Königtum des Hugenotten Heinrichs IV. Gekennzeichnet ist. Es kommt am 8. August 1593 zu einer formellen Publikation des Konzils durch die Stände der Liga unter Mayenne im Louvre. Das ist der Höhepunkt und zugleich auch schon der Endpunkt. Das sind die letzten Zuckungen dieser Liga-Opposition gegen Heinrich IV., der inzwischen katholisch geworden war und einige Monate später in Chartres geweiht und gekrönt werden sollte. Und ab jetzt ist also die Frage der Anerkennung verbunden mit dem Problem Heinrich IV. In den römischen Verhandlungen um die Anerkennung seiner Absolution von Saint-Denis ist diese Annahme des Konzils durch Frankreich eine der Bedingungen. Und bei dieser römischen Absolution vom 17.09.95 figuriert diese Annahme unter den Bußbedingungen. Es scheint dann auch 1600 so zu sein, als ob es zu dieser Anerkennung käme. Ein Text liegt vor, der veröffentlicht werden sollte, aber auch dies scheitert dann wieder an dem ganz entschiedenen Widerstand der Parlamente, und so bleibt es im Grunde bis zum Tode Heinrichs IV. Trotz zum Teil sehr starker Forderungen von Seiten des Papstes oder eben auch der französischen Klerusversammlung. Letzte Phase dann, fünfte Phase, die Annahme durch die Klerusversammlung 1615, der also vorausgeht, dieser letzte massive Versuch des französischen Klerus im Rahmen der Generalstände von 1614, 1615, die Anerkennung durch den Staat durchzusetzen. Der erste Stand versuchte hierbei, alle Stände, das heißt also den Dritten und den Adel, zu gewinnen für diese Forderung. Der dritte Stand lehnt ab, es bleibt aber dabei, dass der zweite, dass der Adel zustimmt, und es ist dann Richelieu, der als Sprecher des ersten Standes in der Schlusssitzung der Generalstände bei der Verteidigung der Forderungen des Klerusstandes, des ersten Standes, in seiner Schlussrede eben auch die Anerkennung des Prinzips von Trient durch den Staat fordert. Die Krone zögert auch hier, weicht aus, vertröstet. Drei Monate später tritt die Klerusversammlung zusammen, die praktisch aus den gleichen Personen besteht, die also auch schon bei den Generalständen, die ständischen Vertreter waren. Und hier also wird nun nach kurzer Zeit beschlossen, dass man eben diesen Alleingang durchführt, dass man also keine weitere Verschiebung mehr wünscht. Man glaubt zugleich auch wissen zu dürfen, dass der König einer einseitigen Anerkennung durch die Klerusversammlung, aber durch die französische Könige, nicht zu widersprechen wagt. Und so erklärt also die Klerusversammlung am 7. Juli 1615 im Namen der Kirche einstimmig, im Namen der französischen Kirche einstimmig die Annahme des Konzils und verfügt, dass diese Annahme in den Provinzialversammlungen in kürzester Frist verkündet wird und die entsprechenden weiteren Maßnahmen getroffen werden. Die Reaktion von Seiten der Krone, von Seiten des Parlaments, sehr scharf, vor allem wird sehr scharf verurteilt. Die Abschlussrede des Weihbischofs François Darlet vor dem König am 8. August 1615, wo also diesen Beschluss der Klerusversammlung vorträgt und verteidigt. Der Druck wird sogar verboten. Während der König, die Krone, sich ihrerseits etwas zurückhaltender verhält, etwa in dem Stil, der Klerus habe zwar diese Erklärung abgegeben, diese Erklärung sei aber ohne Genehmigung des Königs erfolgt, darum könne diese Erklärung als solche auch keine weiteren Konsequenzen haben. Im Grunde aber ist es so, dass ab jetzt in dieser ganzen Diskussion Ruhe eintritt. In den nächsten 10 Jahren bis 1625 taucht das Problem Trient noch hier und da in den Beziehungen zwischen Rom und der französischen Krone beziehungsweise in den Korrespondenzen der Nunzien auf. Aber für Rom ist es so, dass nun die Annahme als vollzogen betrachtet wird, dass man jetzt nur noch die Einhaltung der Dekrete fordert. Im Grunde ist es eben kein Thema mehr. Ab 1625 redet man überhaupt nicht mehr von dieser Sache. Nun, worin liegt die Bedeutung dieses Aktes von 1615? Sie liegt sicherlich nicht darin, dass jetzt etwa die Konzilsreformen ab dieser Erklärung in Frankreich verwirklicht würden. Das hat in Frankreich längst eingesetzt. Gerade die starken und immer stärker werdenden Forderungen der Klerusversammlung nach einer Anerkennung durch die Kirche waren eben schon Ausdruck des zunehmenden Reformwillens der Kirche. Ein Reformwillen, der sich eben dann auch in vielfältiger Weise schon praktisch umgesetzt hat. Die Bedeutung liegt vor allem in der Bedeutung hinsichtlich des Verhältnisses zwischen der französischen Kirche und der französischen Krone. Und in dieser Richtung ist eben dieser Akt ein Politikum. Er gehört diesem Sinne in den weiteren Horizont des Themas politische Wirkungen, Auswirkungen verdreht. Und das mag also nur deutlicher werden, wenn wir uns etwas nun der Auseinandersetzung selbst zuwenden, das heißt also die Positionen, die auf der Seite der staatlichen Opposition bzw. also auf der Seite der Kirche hier vertreten werden im Verlaufe dieser 50-jährigen Auseinandersetzung. Und zwar möchte ich Ihnen dies vortragen, vor allem anhand von Texten, die also nun im engsten Sinne in diesem Entscheidungsprozess selbst entstanden sind, nicht also anhand der sehr breiten literarischen Auseinandersetzung, die sich mit diesem Thema und um dieses Thema rankt und im weiteren Horizont des Problems der gallikanischen Freiheiten steht. Zunächst die Positionen der Opposition gegen eine Annahme durch den französischen Staat. Es gibt hier zunächst rein praktisch politische Gründe, die eben zusammenhängen mit der Auseinandersetzung mit den Hugenotten. Die Krone zögert im Grunde immer wieder. Sie will die Hugenotten nicht provozieren. Sie will Pazifikationsedikte, die erlassen worden sind, nicht zunichte machen. In diesen Edikten wird immer wieder verwiesen auf ein zukünftiges allgemeines Konzil. Würde man Trient anerkennen, wäre dieses Provisorium also hinfällig. Das gilt schon für Katharina von Medici, das gilt eben auch für Heinrich III. Ein Zitat, das diese Grundhaltung belegt, in einem Schreiben Heines III. An Paul de Foix, den Gesandten in Rom, 1581 schreibt er: Je pense que le moins de bruit et rumeur que l'on pourra faire par-delà, also in Rom, sera le meilleur. Das ist eine Seite, die man also natürlich gründlichst untersuchen könnte. Die andere Seite und die wichtigere Seite sind also nun Gründe, die nun sehr viel prinzipieller Natur sind, die also prinzipiell das Verhältnis des französischen Staates zur französischen Kirche betreffen. Prinzipielle Gründe, die nun unabhängig im Grunde von der Konjunktur der Ereignisse geäußert werden. Eine erste Sammlung dieser Argumente ist bereits 1564 vorzufinden, der Argumente, die nun in Fontainebleau bei dieser ersten Beratung im Anschluss an den Abschluss des Konzils über dessen Annahme erfolgt. Eine Zusammenfassung der Argumente, die also bei Dumesnil, einem der Teilnehmer an dieser Beratung zusammengefasst werden. Und wo es also zusammenfassend heißt, eine Annahme des Konzils würde bedeuten, rabaisser l'autorité du roi et de ses édits, annuler les droits et ses droits et ceux des États de France, ôter les libertés anciennes de l'Église pour en faire un appui d'abusion papale et par même moyen remettre les troubles et divisions non seulement entre les sujets du roi, mais par toute la chrétienté. Hier waren im Grunde die wesentlichen Thesen bereits zusammengefasst. Man fürchtet, dass die Autorität des Königs leidet, dass sie geschmälert wird. Die Autorität des Königs, seiner Gesetze, der Stände, der Parlamente, des Staates letzten Endes. Und dass stattdessen die französische Kirche ein Stützpunkt werden soll für die päpstliche Macht, für die päpstliche Machtdurchsetzung im französischen Staat auf dem Weg durch das Vehikel der französischen Kirche. Die Einzelbegründung kann man im gleichen Jahre finden in einer Veröffentlichung, die also auch 1564 erschienen ist, von Dumoulin, der also in dieser Zusammenfassung unter dem Titel Le Conseil de Messire Charles Dumoulin sur le fait du Concile de Trente in Lyon 1564 erschienen, ja hier nun einzelne Dekrete des Konzils daraufhin analysiert, wie weit sie also nun widersprechen französischen Gesetzen, der französischen Auffassung über das Verhältnis von Kirche und Staat, mit dem Ergebnis eben, das auf das Gleiche hinauskommt, was eben Dumenil seinerseits schon formuliert hatte, dass eine solche Anerkennung eben bedeutet, que le dit Concil de Trente ne peut et ne doit être reçu et que la réception et approbation de celui serait contre Dieu, contre les bénéfices de Jésus-Christ en l'Évangile, contre ses anciens conseils, contre la majesté du roi et droit de sa couronne et régale, contre les édits reçus de lui et de ses prédécesseurs rois, contre la liberté et l'immunité de l'Église gallicane, autorité des États et cours de parlement de ce royaume et juridiction séculière. Un arsenal aller Argumente, ein Arsenal, das also in den folgenden Jahrzehnten auch immer wieder herangezogen wird. Ähnlich, wenn man also einen Sprung weitermacht, bei dem schon genannten Fait d'Espèce 1583 in seinem Avertissement sur la réception et publication du Concile de Trente, das also, wie gesagt, eine entscheidende Rolle doch wohl hatte, in dieser Situation 1582, 83, die an sich günstig war für eine Annahme des Konzils. Auch hier ging es um die gleichen prinzipiellen Positionen, den Widerstreit also zwischen kirchlicher, sprich zwischen päpstlicher Jurisdiktion und königlicher Jurisdiktion, Eingriffsansprüche des Papstes in die französische Kirche und damit in den französischen Staat, Herrschaftsansprüche, die bedeuten würden, dass Frankreich sich sollte soumettre à la domination de Rome, dass der französische König Sujet des Papstes werden sollte, und dann eine ganze Reihe von praktischen Drohungen, dass die Annahme bedeutet, Inquisition, Einführung der Inquisition in Frankreich, dass sie bedeutet Massaker aller Hugenotten und dass sie bedeuten würde, und das ist ein neuer politischer Aspekt, bedeuten würde Förderung einer im Grunde pro-spanischen, antifranzösischen Politik der Kurie. Im gleichen Jahr 1593 eine ebenfalls sehr genaue Analyse einzelner Artikel von Le Maître, die 1593 ebenfalls erscheint. Eine Analyse, die ihrerseits nun wieder Artikel für Artikel vorgeht, mit der Absicht also unter der Überschrift Untersuchung extrait d'aucuns articles du Concile de Trente qui semble être contre et au préjudice de la justice royale et liberté de l'Église gallicane. Wie gesagt, eine genaue Analyse einer ganzen Reihe von entsprechenden Artikeln des Konzils und eine Widerlegung bzw. kurze Beweisführung dafür, dass also diese Artikel gegen die Rechte der Krone sind. Man müsste natürlich zu diesen Beispielen, die also aus dem unmittelbaren Raum der Verhandlungen selbst kommen, der Auseinandersetzungen selbst kommen, müsste man hinzunehmen die Literatur, die also im weiteren Umkreis in diesem Zusammenhang entstanden ist, die Auseinandersetzung, die vor allem seit dem Jahre 1600 zunimmt, beginnend mit der Publikation von Guillaume Ranchin, Révision du Concile de Trente, contenant les nullités, disent lui, les griefs des rois et princes chrétiens de l'Église gallicane et autres catholiques, ein Arsenal wieder von Argumenten gegen die Reform bzw. gegen die Annahme von Trient und eine ganze Serie von weiteren. Ich habe also zu Anfang vergessen, die grundlegende Darstellung dieser ganzen Epoche ist das Buch von Martin, Victor Martin, Le Gallicanisme politique et le clergé de France, das 1929 herauskommen ist und das also eine sehr reichhaltige Bibliografie eben gerade auch dieser zeitgenössischen Literatur, dieser Polemik, dieser polemischen Literatur enthält. Mit einem Schlagwort gesagt, diese Opposition wird geführt unter dem Schlagwort der gallikanischen Freiheiten, dieser gallikanischen Freiheiten, von denen in der Zeit selbst Anton Othmann 1608 sagte, c'est une chose étrange que chacun parle des libertés de l'Église gallicane et toutefois peu de personnes savent ce que c'est. Et n'en peut-on citer ni l'origine, ni le progrès. Ein Zitat aus der Zeit, das deutlich macht, dass sich im Grunde eben unter diesem Schlagwort eine Unmenge von Haltungen, von Einstellungen verbanden, dass man unter Umständen gar keine genauen, konkreten Vorstellungen darüber hatte, was im Einzelnen diese gallikanischen Freiheiten waren. Eben Martin definiert sie in einer allgemeinen Weise, in der Weise, dass sie darin bestünden, im accord du roi et du clergé pour gouverner l'église de France en contrôlant et en réfrénant l'ingérence du Saint-Siège et en prétendant s'appuyer sur des droits anciennement acquis. Das heißt also, dass das in gemeinsame Interesse der gallikanischen Kirche wie der Krone darin bestand, die Eingriffe des Papsttums in die französische Kirche zu kontrollieren oder gar zu bremsen und sich in dieser Aktion, in dieser Opposition gegen Rom also stützen zu können auf alte Rechte, auf alt erworbene Rechte. Gallikanische Freiheiten, man sollte aber dabei dann auch beachten, was für unseren Zusammenhang wichtig ist, dass in dieser Konzeption eben steckt, die Konzeption einer Integration der Kirche im Staat unter der königlichen Autorität. Eine Integration, die man im Zusammenhang mit dieser Opposition unter Umständen geradezu feiert. Bei Fe etwa ist zu lesen, also in dieser Streitschrift von 1583, er feiert les heureux temps d'autrefois, où le roi réunissait dans sa main les pouvoirs spirituels et temporels, où le conseil de la couronne servait à la fois de concile et d'état. Und er führt das dem Einzelnen aus, wie es also gelaufen sei. Das heißt, er versucht also eine historische Analyse dieses Zusammenwirkens, dieses harmonischen Zusammenwirkens zu geben, indem eben de l'état politique et l'église gallicane eine Einheit bildeten unter dem König und in dieser Einheit florierten und gediehen. Nun, dies also die eine Seite. Die andere Seite, die Gegenposition, nun der Befürworter, die sich also in zunehmendem Maße seit 1576 in den Klerusversammlungen artikuliert. Wenn man diese Position etwas systematisch zusammenfasst, so fällt auf, erstens, ein ganz deutlicher, entschlossener Wille zur Reform. Beispiel etwa Blois, wo also der entsprechende Artikel der Klerusversammlung so anfängt. Les ecclésiastiques reconnaissent que pour apaiser l'ire de Dieu, la réformation doit commencer à leur état, qui doit être comme la lumière, tant pour conduire leur troupeau par droite voie, que pour ramener à la bergerie ceux qui, par schisme et hérésie, s'en sont dévoyés. Fordrons la réforme der Kirche, fordrons la réforme der kirchlichen Hierarchie. Das ist etwas, was sehr stark, sehr deutlich von Anbeginn an auftritt und zum Ausdruck gebracht wird. Ein Reformwille, der sich aber eben dann auch bezieht auf ganz konkrete Missstände, auf bestehende Missstände in dieser Kirche, die also nun eben auch in diesen Diskussionen und in diesen Debatten geäußert werden. Da muss ich Sie um einen Augenblick Geduld finden, wenn ich in meinem Papierkram das entsprechende finde. Ein Beispiel ebenfalls wiederum von 1579 von Müller, wo also nun der Klerus in einer ersten Remontrance vom 3.7.79 auf folgende Zustände hinweist. 28 Erzbistümer und Bistümer seien ohne Hirten. Eine ganze Anzahl, große Anzahl von Abteien und anderen großen Benefizien, eine unzählige Zahl, hätten keinen Titulär oder würden nicht mehr bedient. Im Languedoc in der Guyenne sei der Zustand insofern besonders trostlos. In 35 Diözesen hätte man kein heiliges Öl weihen können, sodass die Pfarrer dort gezwungen sei, nach Spanien zu gehen, um sich hier damit zu versorgen. Es sei eine Schande, ein Skandal, wenn man aus dem Munde von Frauen, von Offizieren, von Laien hören würde, dass sie sprechen von mein Bistum, meine Abtei, meine Kanoniker, meine Priester, meine Mönche und dass sie ähnliche Ausdrücke brächten. Es sei ein Skandal, dass die Benefizien, dass die Einkünfte zugunsten der Laien gehen würden, dass man sie aber auch verkauft, dass man sie als Hypothek betrachten würde, dass man sie vererbt und so weiter. Und dies alles geschehe nicht nur im geheimen Einverständnis mit dem Staat, sondern es würde gedeckt und erlaubt durch staatliche Erlasse und öffentliche Gesetze. Und es werden dann entsprechende Beispiele angeführt. Konkret weist man auf die Missstände hin und diese Beispiele ließen sich also nun vermehren während der ganzen Zeit bis hin eigentlich zu 1615, bis hin auch noch zu dieser Arrange von Arles. Reformwille, aber eben auch Reformnotwendigkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Reformnotwendigkeit gut, warum aber nun Reform durch eine Annahme des Konzils von Trient. Und hier also nun muss sich dieser Klerus auseinandersetzen mit der Argumentation, die die gallikanischen Freiheiten vertritt. Das geschieht, indem man einmal abhebt auf eine Interessenidentität zwischen Kirche und Staat. Es wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen der Krise, in der sich die Kirche befindet, den Missständen, die in der Kirche herrschen, und der Krise des Staates. Die Krise des Staates ist eine Folge, ist ein Ergebnis der Kirche, der Krise der Kirche. Einmal deshalb, weil sich der Zorn Gottes über den Staat ausgießt, der Zorn Gottes, der sich zunächst richtet auf die Unordnung, die in der französischen Kirche besteht, die aber eben mit Hilfe des Staates nicht beseitigt wird. Zum anderen aber besteht nun auch die Heilung dieser Krise in einem engsten Zusammenhang zwischen Reform der Kirche und Heilung der staatlichen Krise. Nicht nur dadurch, dass also der Zorn Gottes durch eine Besserung, durch eine Reform besänftigt wird, sondern vor allem dadurch, dass durch eine Wiederherstellung der kirchlichen Ordnung, der kirchlichen Disziplin, durch eine Erneuerung vor allem der Gehorsamsverhältnisse innerhalb der Kirche und mittels der Kirche zwischen den Gläubigen und der höchsten Autorität, der Autorität Gottes, dass durch eine Wiederherstellung dieser Disziplin und dieses Gehorsamsverhältnisses nun auch begründet wird, gefördert wird, die Wiederherstellung der Disziplin innerhalb des Staates und des Respektes vor der königlichen Autorität. Dafür gibt es also nun wiederum gäbe es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich will Ihnen also auch hier nur eines nennen. Ich hoffe, dass ich das auch wieder schnell finde. Also etwa hier. Si vous voulez faire cesser l'anathème qui est au milieu de votre royaume, qui empêche que Dieu ne bataille vos batailles et ne pacifie vos pacifications, si vous désirez avoir un empire assuré, un royaume paisible, un peuple bon et obéissant, ordonnez que le Saint Concile de Trente soit publié et gardé en l'Église catholique de votre royaume, comme si devant avoir requis. Ähnliche Äußerungen, wie gesagt, wären hinzuzufügen, vielleicht doch gerade zum Thema Zusammenhang kirchliche Disziplin, staatliche Ordnung, ebenfalls von 1597. Si donc, sire, l'on vous remontre que cette discipline tant recommandée est nécessaire, étant l'Église française non seulement abâtardie, mais quasi totalement éteinte, que pouvez-vous espérer de nos offices et devoirs pour contenir le peuple en la crainte de Dieu et votre obéissance, si nous, de qui elle dépend, et qui avons seul l'autorité de l'établir et remettre, sommes nonchalants et paresseux à la faire revivre. Oder ein letztes Beispiel. La restauration de la discipline de l'Église est plus que jamais nécessaire en ce royaume, étant-ce elle qui, renouvelant la crainte et révérence de Dieu dans l'esprit des personnes, confirme aussi, par une conséquence nécessaire, votre autorité et grandeur et établira une obéissance volontaire dedans l'âme de vos sujets. Hier wird also in einer klassischen Knappheit direkt zum Ausdruck gebracht, dieser unmittelbare Zusammenhang, wie er also von diesem reformfreudigen Klerus gesehen wird, Wiederherstellung der kirchlichen Disziplin, Wiederherstellung der Autoritätsverhältnisse innerhalb der Kirche, die zugleich eben eine Wiederherstellung der Autoritätsverhältnisse im Staate bedeuten würde. Es gibt einige andere Argumente, die also diesen Interessen des Staates entgegenkommen, etwa, dass man sagt, gerade eine Anerkennung des Konzils von Trient würde ja heißen, friedliche Regelung der Konflikte mit den Hugenotten und Aufgabe der Gewalttätigkeit. Aber gerade das, was also eben zitiert wurde, zeigt sehr deutlich, dass hier also ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Vorwurf der Vertreter der gallikanischen Freiheiten angesprochen worden war. Die Frage nämlich, würde die Anerkennung von Trient die Autorität des Königs untergraben? Hier wird im Gegenteil gesagt, gerade durch eine solche Anerkennung und damit also durch das Wirksamwerden der Reform würde diese Autorität verstärkt und wiedererrichtet. Man nimmt dann auch in unmittelbarer Weise Stellung zu diesem ganzen Komplex der gallikanischen Freiheiten selbst. Und hier sind nun sehr unterschiedliche Positionen festzustellen. Man versucht, diese Schwierigkeiten auf verschiedenem Wege zu beseitigen. Entweder man strebt also Sonderregelungen an mit dem Heiligen Stuhl. Man verweist auf die Möglichkeit, dass hier doch Konzessionen zu erreichen seien. Und mit diesen Hintergedanken schlägt man eben vor, Annahme des Konzils unter der Bedingung, dass die gallikanischen Freiheiten unberührt blieben. Oder aber man spielt die Bedeutung dieser ganzen Schwierigkeiten herunter und sagt, es würde sich im Grunde eben hierbei doch nur um ein aufgebauschtes Problem handeln. Oder aber man schlägt überhaupt eine Revision und eine eigene Position der Vertreter dieser gallikanischen Freiheiten vor. Eine Revision, die praktisch heißt, die Ansprüche dieser gallikanischen Freiheiten zurückzustellen zugunsten eines größeren Ganzen oder zugunsten größerer Werte. Sei es etwa, dass man also dem König klarzumachen versucht, dass seine Autorität durch eine Unterwerfung ja doch gerade gewinnen würde, dass Gehorsam innerhalb der Kirche immer bedeutet Zunahme der eigenen Würde, der eigenen Größe, sich erniedrigen zur Ehre Gottes, würde ihn umso gefürchteter, umso ruhmreicher, umso ehrenvoller machen. Und wenn man sagen würde, er dürfe sich seine Hände nicht binden, so könnte man ihm entgegenhalten, dass que votre liberté et grandeur consiste à être si bien lié que vous ne puissiez mal faire. Oder aber man entwickelt überhaupt eine entsprechende Konzeption nun für das Verhältnis gallikanische Kirche, Universalkirche, wie das also etwa in der Klerusversammlung von Paris 1608 durch den Erzbischof von Bourges geschieht. Der Erzbischof von Bourges, der hier zwei Beispiele bringt, die interessanterweise aus dem Bereich der Naturwissenschaften kommen. Das erste Beispiel aus dem Bereich der Astronomie. Er sagt, die Mathematiker würden doch berichten, dass die Planeten alle keine Eigenbewegung hätten, sondern sich also innerhalb der Bewegung des ihres Epicycle bewegen würden, mit Ausnahme des Mondes, der also eine Eigenbewegung hätte. Sollte sich nun die französische Kirche unter Berufung auf die gallikanischen Freiheiten wie der Mond verhalten und gegen die allgemeine Bewegung verstoßen? Oder sollte es vielmehr nicht so sein, que la plus grande roue qui enveloppe les autres du chariot de Dieu, nämlich das Konzil, die Gesamtbewegung diktieren sollte? Oder ein anderes Bild, das also von den Naturalisten kommt, die sagen würden, dass das Auge von 7 Muskeln umgeben wäre, die das Auge beweglich machen würden, aber die Natur hätte diesen Muskeln einen solchen Rang verliehen, dass hier also kleine Ressorts bestünden, die diesen Muskeln auch Eigenbewegung zugestehen würden. Und hier wieder das gleiche Problem, diese Muskeln würden sich eben unterordnen dem Ganzen, in der Gesamtbewegung des Auges. Und das wäre so in der Natur, und das müsste doch umso mehr eigentlich nun gerade im Verhältnis der Kirchen sein, im Verhältnis der Einzelkirche zur Gesamtkirche. Nur Dorje, sollte es nicht so sein, dass innerhalb der Gesamtkirche die Einzelkirchen ihre Freiheit vor allem suchen sollten in der Anerkennung und in der Treue zu der Bewegung dieser Gesamtkirche. Das heißt, dass man also hier sozusagen ein Aufrechterhalten der Freiheit, der gallikanischen Freiheiten, der Freiheitsansprüche durchaus prononciert betont, dass man zugleich aber sagt, Das Verhältnis müsste eben sein, bewusste Einordnung dieser Freiheit in das Ganze. Und in diesem Zusammenhang eben wird das Konzil in dem Beispiel des Mathematikers, des Mondes, der Planeten als das große Rad, als die große Bewegung bezeichnet. Und in diesem Sinne eben wird überhaupt dann das Konzil bezeichnet als das Werk des Heiligen Geistes, charakterisiert als das Werk des Heiligen Geistes, das von hier aus eben eine allgemeine Verbindlichkeit besitzt. Aus all dem ergibt sich eben dann, dass der französische König aufgrund dieser verschiedenschichtigen Interessenidentität, Interessen-Interdependenz zwischen Staat und Kirche, dann aber eben auch aufgrund seines Charakters als allerchristlichster König, als geweihter König, als Image de Dieu, moralisch, religiös, vor dem Gewissen verantwortlich ist für die Reform und im Rahmen dieser Verantwortung aufgefordert wird zur Anerkennung des Konzils als dem Reformwerk. Aber auch hier muss man nun sehen, im Rahmen unseres Themas, dass doch Befürworter wie Gegner der Annahme des Konzils eine gemeinsame Ausgangsbasis besitzen bezüglich des Verhältnisses Staat und Kirche. Befürworter wie Gegner gehen aus von einer Konzeption, in der die Kirche integriert ist im Staat. Sie erwarten, dass der Staat durch seine staatliche Aktion, durch seine staatliche Anerkennung sozusagen grünes Licht gibt für die kirchliche Anerkennung und für das Reformwerk als solches. So wird es also eben dann auch wieder immer wieder zum Ausdruck gebracht, wenn man also zu dem Schluss kommt, der Staat muss anerkennen. Il en faut faire der Staat profession publique, der König. Il en faut faire profession publique par vos édits et lettres patentes, permettant en être faite la publication par les évêques et en ordonnant l'exécution et observation à vos cours de parlement et autres officiers. Der erste Schritt ist das staatliche Edikt, ist das staatliche Gesetz. Das erlaubt die Veröffentlichung, die Anerkennung, die offizielle Anerkennung durch die Bischöfe und das ermöglicht zugleich, dass nun die staatlichen Rechtsorgane für die Durchführung sorgen, sie überwachen und sie, wie gesagt, eventuell durch Sanktionen garantieren. Diese Erwartung wird an den Staat gestellt, aufgrund dieser Konzeption bis 1614 einschließlich. Auch 1614 heißt es noch ganz lapidarisch, man erwartet vom Staat, dass er das Konzil anerkennt, damit es ins Werk gesetzt werden kann. Und man sieht in der ablehnenden Haltung des Staates eben gerade eine Gefährdung dieser Integration, eine Gefährdung dieser Einheit. Hier noch ein Beispiel, ich hoffe, dass ich also nicht zu sehr langweile oder belästige mit diesen Beispielen, aber ich meine, von den Texten her wird das alles am allerdeutlichsten. 1605, auf der Klerusversammlung von Monceau, sagt der Bischof von Tours in seiner Harangue, in Bezug auf diese Zurückhaltung des Staates und damit in Bezug auf diese Infragestellung der Reform durch diese Zurückhaltung des Staates, faudra-t-il que les royaumes terriens, qui ne sont que les éléments, se retirent des douces et saintes influences de l'aspect favorable de l'Église de Dieu, qui est notre monde céleste. Faut-il que les choses temporelles empêchent les salubres effets des spirituels? Que les raisons humaines combattent et triomphent si puissamment de celles du ciel. Que le ciel serve à la terre, Dieu aux hommes, les choses sacrées, saintes, à ce qui est profane. Diese Warnung, diese Frage geht ihrerseits immer noch aus von dieser Vorstellung der Integration der Kirche im Staat und der Funktion, der prokirchlichen Funktion des Staates im Rahmen dieser Integration. Die Infragestellung, das Zögern, die Zurückhaltung des Staates in Bezug auf die Anerkennung des Trienter Konziles stellt diese Einheit, stellt diese Zusammenwirkung, stellt diese Integration infrage. Und vor diesem ganzen Hintergrund ist eben dann die Entscheidung von 1615 zu sehen. Die erste Frage ist, wie kommt es dazu? Victor Martin glaubt, dass diese Linie also Alleingang in der Anerkennung des Konzils von Trient bereits auf Barberini zurückgeht, der 1605 Nuntius in Frankreich war und diesen Weg dort zum ersten Mal vorgeschlagen habe. Aber ich finde eigentlich, dass Martin keine sehr überzeugenden Belege jedenfalls dafür gibt. Andererseits, das, was ich an Texten gesehen habe, legt zumindest die Hypothese nahe, dass erste Ansätze vielleicht schon sehr viel früher zu sehen sind, nämlich schon 1585 in Saint-Germain. 1585 in Saint-Germain nämlich lautet der Antrag der Klerusversammlung folgendermaßen. Ainsi, nous vous supplions, also den König, nous autoriser et permettre que nous fassions lire, publier et recevoir, pour être observé par toutes les églises de votre royaume, ce saint et sacré concile. En approuver la publication et ordonner à vos cours de parlement et autres juges le recevoir et en ce qui dépendra de leur charge, juger dorénavant suivant celui. Autorisieren also, dass die Kirche die Anerkennung publiziert. Nun könnte natürlich in diesem Autorisieren stecken die normale Prozedur des Ediktes. Aber es heißt dann eben weiter, dass hier als Prozedur vorgeschlagen wird, et s'il vous plaît, autorisez même de votre présence la publication, nämlich durch die Kirche, qui s'en fera en quelqu'une des églises métropolitaines ou cathédrales de votre royaume, et après, en votre cour de parlement. Das heißt, hier wird also deutlich, der Verkündigung, der Annahme durch die Kirche und in der Kirche, in Gegenwart des Königs, die Priorität gegeben vor der entsprechenden Erklärung im Parlament. Mir scheint, dass hier also doch vielleicht schon Ansätze zu finden sind für eine solche Regelung, die also jedenfalls der kirchlichen Erklärung eine gewisse Priorität geben würde. Dem müsste man also sicherlich noch nachgehen. Auffallend aber ist jedenfalls, dass 1614 keine Rede ist von der Lösung, die einige Monate später, 1615, getroffen wird. Die Vorgänge 1614 bei den Generalständen sind auch in dem Buch von Pierre Blais über die Klerusversammlungen und neuestens in einer englischen Veröffentlichung von Hayden, die 1974 erschienen ist, sehr eingehend behandelt worden. Und gerade Hayden analysiert sehr genau die Artikel des Klerus, im Übrigen also auch sehr genau die Zusammensetzung der Vertretung des ersten Standes und unterstreicht also, arbeitet dabei heraus bei dieser Analyse, wie stark die ganzen Forderungen des Klerus abheben, inspiriert sind von Dekreten des Trienter Konzils und also bedeuten Annahme, Verwirklichung bestimmter Dekrete des Trienter Konzils. Aber auch hier noch, 1614, geht man noch einmal davon aus, sowohl bei dem Versuch, nun also ein Gesamtvotum der Generalstände zu erhalten, als auch in den abschließenden Artikeln, geht man aus von einer Anerkennung durch die Krone im ersten Gang und dann also Veröffentlichung durch die Kirche und im Weiteren als Folge der Anerkennung durch die Krone Abdeckung der Reform durch die weltlichen, durch die königlichen Gerichte. Pierre Blais stellt weiterhin fest, dass im Grunde die Quellenlage eben es nicht erlaubt, dass man nun den psychologischen Prozess, der sich in diesen wenigen Monaten zwischen Abschluss der Generalstände im Februar 1615 und dann also der Erklärung der Klerusversammlung im Juli 1615 vollzogen hat, dass die Quellen nicht zulassen, diesen Prozess im Eigentlichen zu erklären. Er meint, es sei eben so, man versucht immer wieder, die königliche Zustimmung zu erreichen. Man stößt immer wieder auf die schon alte Taktik des Verzögerns, des Hinausschiebens, des Versprechens. Und er stellt es dann so dar, als ob dieser Ausweg, den man am 7.7.1615 durch die einseitige Annahmeerklärung findet, eigentlich doch recht spontan gefallen wäre, allerdings eben dann bei einmütiger Zustimmung der Versammlung. Noch hier habe ich einige Zweifel, ob dies tatsächlich so ganz spontan in den letzten Tagen wie mir erst gekommen sei. Ich frage mich, ob nicht doch wenigstens 1614-15, also während der Generalstände, bereits entsprechende Ideen ventiliert wurden. Und zwar knüpft sich diese Frage eigentlich an eine genauere Lektüre, gerade eben dieser Rede, dieser Abschlussrede Richelieus vor den Generalständen am 23.02.1615. Natürlich ist es so, dass diese Rede also gipfelt oder schließt mit dieser Forderung Anerkennung des Konzils von Trient durch den Staat. Entsprechend also dem Willen, dem erklärten Willen der Klerusversammlung. Und ich weiß nicht mehr genau, wer hat gesagt, eben gerade dass dies am Schluss dieser Rede erfolgt, würde zeigen, dass dies der wichtigste Punkt sei, der Schlusspunkt, der Höhepunkt, und dass also damit unterstrichen würde, welches Gewicht diese Forderung nach Anerkennung des Konzils durch den Staat Richelieu selbst zukommen lassen würde. Nun, ich meine, dass man dem eigentlich nicht ganz zustimmen kann, wenn man sich diese gesamte Rede anschaut, ihren Gesamtaufbau und den Ablauf der Argumentation. Es ist also so, dass hier in einem ersten Teil nach der Einleitung sehr ausführlich die Plaintes, die Klagen entwickelt werden, die die französische Kirche dem Staat gegenüber zu äußern hat, der Krone gegenüber zu äußern hat. Klagen, die also das Verhältnis der Kirche zum Staat bestimmen. Sie gehen davon aus, dass das Grundübel überhaupt aller Missstände sei, die exzessive Dépense, das heißt also die ungebührlichen Ausgaben, die der Staat also machen würde, und damit wird also angesprochen, zunächst einmal das ganze Problem der Ämterkäuflichkeit, das zur Folge hätte, dass die kirchlichen Vertreter mehr und mehr aus dem Bereich des Staatlichen verdrängt würden und hier keine Rolle mehr spielen würden. Vor allem aber auch wird das dann eben geäußert in Bezug auf die Mitwirkung kirchlicher Vertreter im Conseil des Königs. Aber es wird dann nachher die ganze Liste der Missstände entwickelt, die also in früheren Zeiten auch schon vorgebracht worden waren. Die Frage der Verteilung der Benefizien, die Schwierigkeiten, die zwischen kirchlicher und weltlicher Jurisdiktion bestehen, die Frage, dass unwürdige Leute zu kirchlichen Ämtern und Würden kommen, die Frage der kirchlichen Güter und so weiter und so fort, bis hin zu der Feststellung, dass es fast unmöglich sei, noch gute Hirten für die Kirche zu finden, aufgrund dieser ganzen Verhältnisse. Das heißt also, eine sehr ausführliche Auflistung dieser ganzen Missstände und Vorwürfe, die, wie gesagt, immer schon Gegenstand der Vorwürfe der Klerusversammlung war. Aber nun ist auffallend, dass nach der Auflistung dieser Klagen als Lösungsvorschlag mit keinem Wort die Annahme des Konzils von Trient genannt wird. Sondern hier wird gesagt, das Ganze ist zu regeln, wenn der Staat sich entschließt, die Gesetze, die Anordnungen, die er bisher und die ihre Vorgänger bereits erlassen haben, zur Ausführung zu bringen. Es ist nicht nötig, so sagt er, dass hier Neuerungen eingeführt werden, dass neue Gesetze eingeführt werden, sondern es genügt, wenn der Staat sich halten würde an das, was er bislang bestimmt und festgesetzt hat. Das Wohl der Staaten überhaupt liegt darin, dass er dafür sorgt, dass Gesetze, die er erlässt, zur Durchführung gebracht werden. Kein Wort wird am Schluss dieser Plan das Konzil von Trient auch nur erwähnt, sondern es wird ausschließlich gesprochen von der bereits bestehenden königlichen Gesetzgebung, die kirchliche Dinge regelt und die in dieser Interpretation Richelieus ausreichend sei, um die Missstände zu beseitigen. Und dann kommt eine Passage, die die Königin betrifft, die Königinmutter betrifft, und hier eine Reverenz vor der Königinmutter betrifft. Und dann kommt der Schluss. Und ein relativ kurzer Schluss. Und hier kommt also nun Richelieu zu sprechen auf das, ce qui concerne l'Église. Und hier sagt er, wie seine Vorgänger auch schon, es käme alles darauf an, dass es der Kirche gut gehe, damit es dem Staat gut gehe. Aber hier spricht er nun vom Dereglement de nos mœurs, von der innerkirchlichen Situation, von der Notwendigkeit, dass die Kirche muss reprendre sa première pureté, und das wird recht allgemein, ohne konkret zu werden, gesagt, und dann folgt als Schlussfolgerung, und dazu brauchen wir als Regel das Konzil von Trient, und darum muss der Staat und soll der Staat das Konzil von Trient anerkennen. Im Vergleich zur Auflistung der reformbedürftigen Missstände, die, wie gesagt, zum großen Teil alle zusammenhängen mit Dekreten von Trient, im Vergleich zu dieser ausführlichen Auflistung und dem Fehlen eines jeglichen ausdrücklichen Bezugs auf Trient und dieser Bezugnahme auf Trient, die sich nur im Rahmen der innerkirchlichen Problematik bewegt, ist das eben doch auffallend. Und ich glaube, dass man hier eben sehen muss, nicht so sehr den Ansatz zu einer Trennung von Kirche und Staat, sondern den Ansatz zu einer Ausklammerung rein innerkirchlicher Probleme, einer rein auf sich selbst bezogenen Probleme aus dem Bezug auf den Staat. Probleme, die das Verhältnis nur innerkirchlich betreffen, werden hier offensichtlich im Zusammenhang gebracht mit dem Konzil von Trient und der notwendigen Anerkennung von Trient. Und das führt uns also zu der zweiten Frage, zur Frage der Beurteilung dieses Beschlusses von 1615. Martin spricht durchaus das Problem an, Trennung von Kirche und Staat, und ist der Beschluss von 1615 ein Schritt, vielleicht sogar ein entscheidender Schritt, eine entscheidende Etappe auf dem Weg zur Trennung von Kirche und Staat. Pierre Blais reduziert das eigentlich sehr stark, und ich glaube, Das ist richtig. Und ich glaube eben gerade von dieser Arrange Richelieus her gesehen, kann man im Grunde nicht davon sprechen, dass hier in breiter Front eine Trennung von Kirche und Staat vorgesehen ist. Gerade in dieser Arrange ist ja auf weiten Gebieten diese enge Verknüpfung und diese enge Interdependenz zwischen Staat und Kirche aufrechterhalten, angefangen davon, dass eben gerade gefordert wird, eine sehr viel stärkere aktive Beteiligung der Kirche am staatlichen Leben, zum Beispiel im Rahmen des Königlichen Rates, des Königlichen Konseils. Aber auch die Lösung der großen Masse der Reformprobleme wird nach wie vor betrachtet als eine staatliche Angelegenheit. Aber was hier geschieht in der Arrange von Richelieu ist, dass eben sozusagen ein innerkirchlicher Bereich aus diesem Gesamtverband heraus gelöst wird, der ja sich auf was bezieht. Es ist hier nicht ausdrücklich gesagt, aber vielleicht, und das könnte sich mit der kirchlichen Aktivität, späteren kirchlichen Aktivität Richelieus decken, der eben doch im engsten Sinne Seelsorge heißt, der im engsten Sinne betrifft das, was sich auf das im Jenseits zu erfüllende Heil bezieht. Nur in diesem Sinne, glaube ich, kann man 1615 als eine Etappe auf diesem langen Wege des Ablösungs, des Trennungsprozesses von Kirche und Staat sehen. Freilich muss man hier dann eben auch sehen, dass hier 1615 die Initiative kommt, aus innersten Bedürfnissen der Kirche selbst heraus, aus ihrem Reformbedürfnis heraus, aus dem Bedürfnis also Dinge abzustellen, die der Staat oder die Hilfe des Staates eben nicht mehr abzustellen bereit ist. Es ist die Kirche der Reform, es ist die Kirche der tridentinischen Reform, die diesen Weg hier geht und diesen Prozess hier um ein Stück weiter nach vorne bewegt. Ein Prozess, wie gesagt, der unter dem großen Zeichen steht, Trennung von Kirche und Staat, damit aber auch ein Prozess, der, wie ich meine, Trient vom Politikum zum Ekklesiastikum zu machen versucht. Ringraziamo il professor Weber. La sua magnifica relazione e ci si riserviamo casomai di fare un breve resumé per gli italiani se necessario al caso che mi viene richiesto singolarmente dopo in quella misura in cui è opportuno. Io approfitterei per dare alcune per un paio di indicazioni. C'è qualcuno di loro che ha espresso il desiderio di visitare l'ambiente del Duomo di Trento con i suoi scavi sotterranei e forse un po' il Museo Diocesano anche per avere un'idea un po' dell'ambiente della città. Ecco, a questo fine siano uno, siano tre, siano cinque, io sarei a disposizione questa sera al momento della discesa. Ecco, quei talis in piccolo... Dunque, un piccolo resoconto. Siccome mancavo il primo momento e qualcuno mi ha chiesto fuori, dell'Inghilterra non si è parlato. No. Ecco, è stata limitata la Francia. Dunque, l'accettazione del concilio cioè il rapporto del concilio con la Francia e della Francia col concilio, richiamando brevissimamente l'atteggiamento della Francia durante il concilio, nei primi due periodi, poi soprattutto nel terzo, dove c'è stata, per i motivi che sappiamo, una partecipazione finalmente dell'episcopato francese, la lezione si è occupata soprattutto del lungo travaglio a riguardo concernente l'accettazione dei decreti conciliari in Francia, ovvero dall'indomani del Concilio di Trento fino al 1616, quando finalmente questa accettazione ebbe luogo, in un modo che è stato descritto molto nitidamente, cioè tramite l'accettazione da parte di un'assemblea generale del clero, prima di tutto, renitente e resistente il terzo stato, ma invece con l'accettazione del primo stato, accettazione che dopo questo primo scaglione, dopo questo primo passo, ha finalmente coinvolto anche la corona e il Parlamento, se ho capito bene. Dies die Krone und das Parlament doch dazu gekommen. Dunque, l'accettazione ha consistito in una accettazione da parte degli Stati, dove l'Assemblea Generale del Clero è andata avanti, il primo Stato poi ha accettato. Nur des Kleros, nur der Klerosversammlung, nicht der Generalstände. Nicht der Generalstände. Nach den Generalständen. Ja. Drei Monate später ist die Klerosversammlung zusammengetreten. Ja. Und die Klerosversammlung allein hat die Anerkennung vollzogen. Ja. Allora, l'accettazione è del clero gallicano esclusivamente senza una adesione da parte degli altri due stati. Mi rettifica, cosa che avevo capito male. Fatta la cronologia, diremo, delle vicende e delle trattative relative a questa accettazione, sono stati poi esposti i motivi della opposizione alla accettazione per un verso e i motivi invece fatti valere dai sostenitori, dai fautori dell'accettazione. Per i motivi sostenuti dall'opposizione gallicana, in sostanza, oltre i motivi di ragione di carattere politico contingente, cioè la volontà di non urtare gli Ugonotti, sono state citate attraverso testimonianze dirette dei principali espositori di quel tempo le ragioni che riguardano l'autorità del re, la gelosia dunque di non ammettere una diminuzione dell'autorità del re, dei suoi decreti e della sua posizione, la volontà di non diminuire le antiche libertà ecclesiastiche, contribuendo invece all'incremento, al rafforzamento delle pretese papali, fatto che avrebbe avuto conseguenze pregiudizievoli anche per il resto della Chiesa qualora la Francia avesse ceduto su questo punto. Naturalmente accanto a queste considerazioni e sotto e intorno a queste considerazioni ci sono molti altri motivi che si raggruppano intorno allo slogan, alla parola d'ordine, libertà gallicane, concetto che è difficile da definire nei termini più precisi, ma che in complesso è il grande bacino collettore di questi motivi di opposizione. Da parte dei sostenitori, che vanno gradatamente crescendo in numero nelle varie assemblee del clero successive, i motivi che si fanno sentire sono prima di tutto una decisa volontà di riforma della Chiesa gallicana che, come abbiamo sentito, presentava per il suo verso una serie di inconvenienti simili a quelli che si riscontrano da tante altre parti: vescovati vacanti, abbazie vacanti, carenza di presenza di vescovi in certe diocesi, usufrutto di mense vescovili e di benefici maggiori da parte di laici e cose del genere. Dunque la volontà di riforma portava a aumentare questa richiesta. In secondo luogo il relatore si è chiesto perché tuttavia questa riforma si esprimeva come richiesta di una riforma di tipo tridentino, cioè chiedeva di sboccare in una accettazione dei decreti del Concilio di Trento. E qui il relatore è venuto ad esporre una serie di considerazioni che a noi possono apparire molto singolari, direi quasi prese spesso dal soprannaturale, in cui il mondo religioso con le sue forze dovrebbe, se viene a funzionare, agire anche come elemento sanante della società civile e dell'autorità regia con tutte le sue articolazioni, diventare dunque anche l'elemento che portava veramente al risanamento delle condizioni civili in Francia. Per porsi infine soprattutto la considerazione di una di un forte senso di integrazione reciproca fra Chiesa e Stato, che ha giocato un ruolo notevolissimo sia nelle schiere degli oppositori all'accettazione dei decreti tridentini, sia nella schiera dei fautori dell'accettazione di questi decreti. Su questa acquisizione o su questa constatazione il relatore ha articolato le sue riflessioni, anche cercando i motivi di prova di questa di illustrazione di questa constatazione, appunto rivedendo i passi e le espressioni principali che sembrano suffragare o esemplificare questo giudizio. In questo senso, se mi parerebbe di poter riassumere, naturalmente con tutti i difetti che un riassunto breve può. Chi vuol prendere la parola? Anche a integrazione di questo. Iedin, prego. Ich meine, das Referat von Herrn Weber eigentlich eine ausgezeichnete Demonstration unseres Hauptthemas war. Obwohl er sich nicht mit dem Verlauf des Konzils beschäftigt hat, hat er doch durch die Schilderung der Auseinandersetzung nach dem Konzil um die Annahme und Durchführung des Konzils in Frankreich eben demonstriert, warum das Konzil von Trient ein Politikum war. Es war ein Politikum, weil eben der, nicht nur der französische Staat, sondern auch alle europäischen Staaten, kann man ruhig sagen, der Ansicht waren, dass die Dekrete und vor allen Dingen die Reformdekrete des Konzils von Trient tief in ihr inneres Leben eingriffen. Das wollte ich nur noch mal unterstreichen. Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Weber. Welches waren nach Ihrer Ansicht und nach Ihren Beobachtungen in den französischen Quellen die Motive der Kurie, die Anerkennung der Konzilsdekrete durch den Staat zu fordern? Oder anzustreben, wollen wir mal sagen, nicht? Welches waren die Motive der Kurie, also des Papsttums, die Anerkennung der Dekrete durch die Staaten, nicht nur in Frankreich, anzustreben? Sie wissen ja, dass also auch gegenüber dem Reich diese Forderung erhoben worden ist. Maximilian II. Hat das abgelehnt. Und 1576 auf dem Reichstag ist das entschieden worden, endgültig. Das Reich, das Deutsche Reich, gibt keine Erklärung über die Annahme der Dekrete des Konzils von Trient ab. In Spanien, auch von Spanien ist es gefordert worden. Philipp II. hat die Dekrete von Staats wegen angenommen, allerdings mit der einschränkenden Klausel, soweit sie nicht die Staatsgesetze berühren oder da verletzen. Und ähnliche Einschränkungen sind auch sonst gemacht worden. Nur die meisten italienischen Staaten haben sie natürlich unter dem Einfluss der Kurie haben einfach die Annahme erklärt. Aber was ist, es würde mich interessieren, Herr Weber, es würde mich interessieren, sind Ihnen in den Verhandlungen zwischen der Kurie und Frankreich, in den Nunciaturberichten zum Beispiel, sind Ihnen da die Motive begegnet, warum die Kurie die Annahme durch den Staat so anstrebte? Es ist ja für uns etwas Fremdes, nicht? Ich meine, ich brauche das nicht erst Ihnen zu sagen. Das ist in unserer Zeit niemandem eingefallen überhaupt, nur von ferne eingefallen, etwa die Annahme der Dekrete des Zweiten Vatikanischen Konzils durch Staaten zu fordern, nicht? Darin zeigt sich nämlich der Wandel der Zeiten, nicht? Aber mich würden ja die interessieren, welche Motive damals, welche Gründe damals die Kurie, sagen wir mal jetzt die Kurie, für die Annahme der Dekrete durch den Staat vorbereitet hat. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern an ein konkretes Beispiel und ich kann dazu zumal kein konkretes Zitat bringen. Mein allgemeiner Eindruck ist der, erstens rechnet die Kurie mit der Situation so, wie sie ist. In Frankreich ist die Kirche gebunden an den vorgeschalteten Staat. Und der Staat ist sozusagen eine Sperre vor der Kirche, die genommen werden muss. Das ist das eine. Also sagen wir, im Interesse einer Durchführung und einer Anerkennung, einer Durchführung der Dekrete durch die Kirche, ist die Mitarbeit des Staates notwendig. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber zugleich, glaube ich, dass eben dieser Druck auf Annahme des Konzils, das heißt dieser Druck gegen die Behauptung der gallikanischen Freiheiten, zugleich eine Bekämpfung dieser Position des Staates und dieser Politik im Staat war. Das heißt, dass die Forderung nach Annahme durch den Staat zugleich auch eine Klärung des Verhältnisses zwischen Kirche und französischer Kirche und französischem Staat im Sinne einer stärkeren Einflussnahme des Papstes auf die französische Kirche und damit auf den französischen Staat bedeutete. Ich glaube, man muss also diese beiden Dinge als durchgängige Motive sehen. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja. Ich würde nur noch hinzufügen, ich meine, gerade dieser Konflikt in Frankreich, der demonstriert eben, dass es töricht ist, sich festzulegen auf einen machiavellistischen, von der Staatssaison beherrschten Staat und festzulegen auf die Respublika Christiana. Die Dinge sind eben viel, viel enger miteinander verbunden. Nicht wahr? Die kann man nicht so einfach voneinander trennen, sezieren sozusagen. Wenn man seziert, zerschneidet man lebendige organische Verbindungen. Und ich meine, gerade deshalb meine ich eben, ist dieser Streit in Frankreich ganz besonders interessant und aufschlussreich für die gesamte politische Geltung oder die Stellung des Konzils von Trient in der europäischen Politik. Natürlich hätte man können, das haben Sie aber mit guten Gründen beiseite gelassen, sagen, dass Frankreich in den beiden ersten Perioden praktisch beiseite stand, nicht? Erst in der dritten Periode des Konzils, eigentlich sich dann offiziell beteiligt hat. Ich darf mir eine kleine Bemerkung zu Ihrer Terminologie erlauben, Herr Weber. Sie haben von der dritten Session gesprochen, oder der ersten, zweiten Session. Also ich schlage vor, ohne Sie jetzt vergewaltigen zu wollen, ich schlage vor, dass wir den Ausdruck Sessio auf die Sitzungen beschränken und dass wir diese drei verschiedenen Tagungsperioden eben als Tagungsperioden betrachten, weil sonst leicht eine Konfusion zwischen Tagungsperiode und Sessio folgt. Es hat sich ja jetzt in der Gegenwart, gerade beim Vatikanum II, nicht gerade durchgesetzt, aber es hat sich häufig gezeigt, dass man die vier Sitzungsperioden des Zweiten Vatikanischen Konzils Session bezeichnet, weil das ja in den Parlamenten so heißt. Wenn unser Bundestag in der Bundesrepublik Deutschland zusammentritt, dann ist es eine Session des Bundestages. Aber in der kirchlichen Terminologie schlage ich vor, dass wir, um Konfusion zu vermeiden, die Tagungsperioden als 1, 2, 3 bezeichnen, aber die 24 Sitzungen eben als Session bezeichnen. Das, also bitte, das soll also jetzt nicht eine Kritik sein, sondern, sondern nur eine Einigung über die Terminologie. Ja. Sie wissen ja ganz genau, wie oft im menschlichen Leben schrecklich gestritten wird, nur weil die Leute verschiedene Termini haben. Ne? Verschiedene Termini zugrunde legen. Ja, also meine Frage steht, aber steht bzw. ist wahr gestellt und ich sehe ohne weiteres ein, dass es in den, Sie kennen ja die Quellen viel besser als ich, die diplomatischen und französischen Quellen, dass über die Motivation des der Kurie bei der Antrag Annahme der Dekrete von Staatswegen nichts Neues da auftaucht. Natürlich, die allgemeine Motivation, die kennt man, das ist klar, nicht wahr? Die Konzilsdekrete greifen eben so tief ins Leben ein, dass man das häufig, und es führen zu solchen Konflikten, dass man das Brachium Säkulare als Hilfe braucht, nicht? Und das Brachium Säkulare kann nur zur Verfügung stehen, wenn der Staat akzeptiert hat, nicht? Das Brachium Säkulare. Also das ist der natürliche allgemeine Grund, den man immer anführen kann, aber ich dachte, ich hatte geglaubt, es könnten auch noch andere Gründe vorhanden sein. Professor Frank? Ja, ich hätte eine Frage vom Rande her und sage Sie, weil die weißen Flecken in der Geschichte der Kirche Frankreichs haben. Die Gesetze, also die Dekrete von Trient sind kirchlicherseits angenommen worden. Nun aber gab es ja wohl den ein oder anderen Konfliktsfall, dass sich ein Mitglied des Assemblée Clergé weigerte, das oder das durchzuführen. Wie hat in diesem Fall das Parlament reagiert? Nach wie vor hat es an sich gezogen, das Recht zu sprechen darüber. Es gab also diese berühmten Abus d'appel, nicht wahr? Das heißt, in bestimmten eng begrenzten Fällen konnte in Fragen, die an sich die kirchliche Gerichtsbarkeit betrafen, appelliert werden an das Parlament. Praktisch war es so, in einer dieser Klerusversammlungen wird gesagt, es sei mit dem Abus d'appel so weit gekommen, dass jeder, der nur irgendwie disziplinarisch von seinem kirchlichen Vorgesetzten angegangen wird, auf dem Weg des Abus d'appel vor das Parlament geht und auf diese Weise eine ganze Reihe von Bischöfen es überhaupt nicht mehr wagen würden, Reformen durchzuführen, weil sie riskieren müssten, dass die staatliche Gerichtsbarkeit sofort gegen sie angewandt wird und dass also es endlose Prozesse und Streitigkeiten gibt. Das heißt also, es war so, dass die staatliche Gerichtsbarkeit sofort eintrat in solchen Konfliktfällen. Und sie hat entschieden zugunsten des alten Rechtes, oder? Zugunsten des alten Rechtes. Una semplice domanda. È stato nominato nella sua relazione il concordato tra Francesco I e Leone X del 1516. Ecco, io chiedevo che ruolo ha giocato, il concordato del 1516 nell'età post-tridentina. Ha un ruolo ancora proprio politico, insomma, oppure così? Ob das französische Konkordat in dieser nachtridentinischen Periode noch eine Rolle gespielt hat oder unerwähnt bleibt. Man hat sich immer wieder darauf berufen, nicht wahr? Man hat zum Beispiel gesagt, dass also Trient diesem Konkordat widerspricht. Nicht? Die Frage also des Ernennungsrechtes des Königs, Nominationsrechtes des Königs. Nicht? Wobei es zum Teil auch von Seiten des Klerus eben Widerstände gegen diese Konkordatsregelung gab, man wollte wieder Wahl einführen, aber das hatte in der gesamten Argumentation immer wieder eine große Rolle gespielt. Darf ich vielleicht dazu sagen, ja. Das ist ja, also im Frühjahr des Jahres 1563, als das Reformdekret in Trient auf den Tisch gelegt wurde, hat der Kardinal von Lothringen, also Charles Guise, er hat also mit erstaunlicher Deutlichkeit, großem Mut, muss man hinzufügen, eigentlich die Missstände, die sich aus dem Konkordat von 1516 ergaben, auf den Tisch gelegt und gesagt, das muss anders werden. Also, das ist vielleicht auch noch ein Beitrag, zu der Geschichte der nachzylenzinischen Auseinandersetzungen. Auf dem Konzil selbst hat man mit großer Deutlichkeit auf die Missstände hingewiesen, die sich aus dem Nominationsrecht des Königs aus Kraftkonkordat von 1516 ergaben. Zum Beispiel, damals war ja doch praktisch die Katharina von Medici, war Repräsentantin der Krone, sagen wir mal, nicht solange ihre Söhne mit drin waren. Es sei doch ein Wahnsinn, dass eine Frau, Entschuldigung, bitte die anwesenden Damen zu entschuldigen, es sei doch ein Wahnsinn, dass die Frau die Bischöfe mache. Nicht? Eine Frau die Bischöfe nennen. Also, dieser Gegensatz geht auch, taucht schon auf dem Konzil von Trient selbst auf und man. Also ich habe dann eigentlich ohne Bedenken geschrieben, dass wenn der Kardinal von Lothringen damals durchgedrungen wäre, bitte, Realis, dann wäre der Weg der französischen Kirche wahrscheinlich anders geworden. Aber der Kardinal von Lothringen war ja nach dem Konzil in Frankreich unten durch. Weil er eben seine Front gewechselt und auf die Seite des Papstes getreten war und mit Morone das Konzil zum Ende geführt hat, war er in Frankreich mal visto. Malissimo visto, muss man sagen. Professor Lutz. Ich habe eine Frage in etwas andere Richtung. Annahme des Konzils und konfessioneller Pluralismus bzw. Annahme des Konzils und Toleranzproblem. Es ist beides nicht das Gleiche. Im Deutschen Reich zum Beispiel hat es nach 1555 zwar konfessionellen Pluralismus gegeben, aber Toleranz im Grunde sehr wenig, nur das Jus emigrandi. Also wenn einer ein Untertan eines katholischen Fürsten evangelisch sein wollte, konnte er wegziehen. Also das war immerhin mehr als nichts. Konnte wegziehen und sogar seine Habe mitnehmen, wenn er dazu imstande war. In der französischen Situation fällt Toleranzproblem und konfessioneller Pluralismus fällt fast zusammen. Frage, du hast in deinem Referat, gelegentlich ist das so in der Argumentation angekommen, aber ich würde ganz direkt fragen, war es durchgehend so, dass die Befürworter einer Toleranz, die katholischen Befürworter der Toleranz, dass die gegen die Annahme der Konzilsdekrete waren oder haben sich da die Fronten überschnitten? Kann ich nicht sagen. Denn an sich wäre es ja naheliegend zu sagen, dass die Gruppe, die zeitweilig verhältnismäßig stark war, auch innerhalb der Katholiken, die für eine gewisse Toleranz waren, dass die gesagt haben, wir wollen das Konzil von Trient nicht offiziell anerkennen, weil es Schwierigkeiten mit den Hugenotten macht. Und es wäre ebenso naheliegend, dass diejenigen, die den Hugenotten keine Toleranz geben wollten, also die ganze Liga-Gruppe, nicht wahr, dass die durchgehend nicht mal auf der Seite der Befürworter der Konzilsannahme waren. Aber es könnte auch sein, dass es auch überschneidend ist, dass die ganze Frage komplexer wird. Richelieu zum Beispiel hat ja einerseits das Konzil, also die Konzilsannahme befürwortet, in der speziellen Weise, die du erläutert hast, hat anderer Seite gegenüber den Hugenotten auch also eine differenzierte Politik, Niederwerfung in qua staatlich verselbstständigte Organisation, aber doch eigentlich Weiterführung der religiösen Duldung nach dem Edikt von Nantes. Das Edikt von Nantes hat Richelieu ja doch nie angefochten, meines Wissens. Also ich meine, bei Richelieu ist es sehr klar, nicht? Weil bei Richelieu ist es zwar während seiner Bischofszeit so, nicht? Weil dass die Frage der Hugenotten, die ja in seiner Diözese Lyon eine sehr große Rolle spielte, nicht? Weil, durchaus eine Frage war, die also in Richtung der Bekehrung der Protestanten von ihm gelöst werden sollte, ohne Gewalt. Aber die Frage, die ihn als Minister nachher beschäftigte, war die Frage, die Hugenotten als politischer Faktor im Staat. Und zwar als ein politischer Faktor, der den Staat und das Königtum in Frage stellt oder nicht in Frage stellt. Nicht? Und hier spielte die religiöse Frage, die Frage, ob Bekehren oder nicht Bekehren, keine Rolle mehr, sondern hier ging es um das ganz brutale, gewalttätige, militärische Zurückschlagen einer Gefahr für den Staat. Das war für ihn das protestantische Problem, das römische Problem. Wie umgekehrt, nicht wahr? Ja, die Protestanten durchaus für ihn Partner sein konnten, bekanntermaßen, nicht wahr? Um katholische Mächte, die ebenfalls Gefährdung dieses Staates waren, zurückzuschlagen. Oder als solche galten, oder als solche nicht egal. Also für ihn jedenfalls so galten. Nicht wahr? Ist ganz klar, nicht wahr? Aber es ist auch so, ich meine, es gibt von, eben auch von Pierre Blais einen Aufsatz, wenn ich mich recht erinnere, wo er auf Stellen hinweist, die sagen, dass Richelieu im Grunde dieses Paktieren mit dem protestantischen politischen Partner eben doch als etwas im politischen Vorfeld Befindliches sieht, als Endziel aber auch hier erhofft die Wiedervereinigung in der einen Kirche. Ja, wofür aber bei der Gustav Adolf keine Gegenwart? Nein, das ist ganz klar. Ja. Das ist für ihn also ein Problem war, dass es nicht so ganz kaltblütig getan wurde, dafür gibt es doch auch Belege. Ich erinnere mich also an bestimmte Memoranden im Januar, Februar 32, nicht wahr, wo also das Problem Gustav Adolf sich auf einmal gegen Frankreich wandte im Grunde. Nicht wahr? Gustav Adolf am Rhein auftritt und die Gefahr besteht, dass also Frankreich nun von Reich abgedrängt wird, abgehalten wird und man nicht wusste, was er im Grunde noch machen wird. Und wo für ihn die Frage tatsächlich besteht, muss ich zurückkehren zu einer katholischen Politik, die also dann Spanien mit einbezieht, Habsburg mit einbezieht, gegen diese protestantische Gefahr des Gustav Adolf. Nicht wahr? Er hat sich anders entschieden. Dottor Cavallotto, chiesto la parola. Vorrei fare una domanda molto semplice in un'altra direzione, cioè tra le motivazioni che si portavano per non accettare, per non riconoscere i decreti conciliari, sono state dette per esempio a proposito di Le Moulin, non soltanto delle motivazioni che chiamerei di ordine politico, no? Cioè per esempio non provocare Ugonotti oppure e non mettere in pericolo la sovranità, l'autorità del re. Mi pare che di aver capito delle motivazioni anche di ordine teologico, cioè per esempio alcune espressioni sarebbe contro Dio, contro il beneficio di Cristo accettare queste cose. Ora c'è effettivamente una presa di posizione chiara sui contenuti dottrinali dei decreti conciliari da parte di queste persone. Unter den theoretischen Begründungen, nicht den politischen Begründungen, haben Sie erwähnt, dass eben manche sagten, es wäre gegen Gott, gegen das Beneficio di Cristo, das anzunehmen. Fragt also, ob eine theologische, eine eigentliche theologische Opposition gegen die Glaubensdekrete eigentlich dabei auch eine Rolle wirkte. Contro i decreti dogmatici in questo caso. Sì, sì. Ecco. Also ich glaube, dass in diesen Äußerungen so ein gewisser Pleonasmus sich bemerkbar macht. Ich glaube, dass man also letzten Endes dabei eben im Hintergrund so argumentiert, das Heil der Kirche in Frankreich ist eben gebunden an den König und ist gebunden an die Konzeption gallikanische Kirche, gallikanische Freiheit. So ist die Kirche konzipiert von Christus und von Gott. Ich glaube, dass das dahinter steht. Aber das nicht, und insofern man also sagt, wer das unterminiert, nicht wahr? Oder wie er also andere Machtverhältnisse einführen will, nicht wahr? Der gefährdet diese Heilskonzeption. Nicht wahr? Aber ich glaube nicht, dass ich darin also dogmatische Reserven in bestimmte dogmatische Aussagen des Konzils verpassen. Wenn ich hinzuge, hat sich auch nicht eine eigentliche calvinische Auffassung darin irgendwie einen Ausdruck verschafft, dass sie eben als eine Entartung des echten Glaubens die tridentinische Entscheidungen sehen konnte. Dass das irgendwie es ist sehr verwandt, nicht bei Ihnen. Ich meine, die Frage der Stellung des Papstes in der Kirche, nicht, wird von dieser gallikanischen Position her in einer Weise behandelt, die also wegen mir auch der protestantischen nahe kommt, nicht? Aber es wird niemals in diesem Sinne explizit übernommen. Ist es direkt dazu, ja, Herr Bosbach? Ja, also, und zwar zu den beiden Argumentationsgruppen. Lassen sich die Gruppen, die dahinter stehen und die Argumente vorbringen, in etwa qualifizieren? Ja. Man muss natürlich also schon bei dem ganzen Komplex Klerus sehr differenzieren. Nicht wahr? Die Kapitel waren im Allgemeinen auf der Seite gallikanische Freiheit, weil es bei ihnen sehr große Interessen, Privilegien und so weiter gab, die durch tridentinische Dekrete in Frage gestellt waren. Es war, die Forderungen sind weitaus von oben her gekommen, vom Episkopat her gekommen. Das ist so. Während also bei der Oppositionsgruppe, nicht wahr, das ist sehr stark der Block Parlamente gewesen, Parlamentsjuristen gewesen, nicht wahr, in erster Linie. Herr Röck. Ich hätte noch eine Frage zur Haltung des frühen Richelieu, wie ich nur sagen kann. Sie haben ja diese eigenartige diplomatische Art, mit der der Begriff Trient eigentlich mehr oder weniger untersteht oder nur kurz erwähnt, genannt. Wie kann man das nun interpretieren? Steht dahinter nun die reservierte Haltung des Bischofs, der Trient als Synonym ansieht für ein kirchlich-politisches System, dem er sich als Angehöriger der französischen Kirche nicht unterwerfen möchte, obwohl er natürlich andererseits an der Stärkung dieser Kirche interessiert ist, die ja Reformen von Trient bereits aufgenommen hat? Oder ist hier bereits ein gewisses staatsmännisches Denken, ein gewisses Entgegenkommen staatlicher Interessen in dieser Frage zu spüren? Denn ich glaube, das war eine sehr wichtige Zeit für die Karriere auch. Nein. Also das ist natürlich sehr schwierig zu beantworten. Man muss auf der einen Seite sehen, ich glaube, sehr viel mehr sehen, als man es normalerweise tut, dass Richelieu ein Mann der tridentinischen Reformen ist. Nicht wahr? Ganz und gar. Nicht wahr? Das fängt an in seinem eigenen Bistum. Nicht wahr? Ich meine, seine Nomination ist eine Nomination, aus der er Konsequenzen zieht, die ganz und gar in Richtung Trient sind. Nicht? Sein Bistum war eines dieser Confidants. Nicht? Das heißt, es gab zwar einen Geistlichen, der die Funktionen übernahm, aber die Einkünfte gingen an die Familie. Nicht? Das war eines der Missstände, eines der Übel, die immer wieder angekreidet wurden. Nicht? Er hat in dem Augenblick, wo er ernannt wurde, die Konsequenzen gezogen, Theologie, Priester geworden und hat dann in seiner Diözese eine ganze Reihe von Reformen eingeführt, die durchaus tridentinisch waren. Richelieu hat in diesem Kreis, ja, manchmal möchte man fast sagen, jugendbewegter Reformer gehören, wenn man an diese junge Generation von Leuten denkt, nicht, er gehört zum Kreis von Beryl und diesen Leuten, nicht, für die also die Reform mehr war als nur eine Reform der Disziplin der Kirche, sondern wo es tatsächlich um religiöse, um Dinge der Frömmigkeit, um Dinge des geistlichen Lebens ging, nicht wahr? Und ich glaube, man muss auch die geistlichen Schriften, die von Richelieu kommen, nicht wahr, nicht so ganz über den Tisch fallen lassen oder so ganz als etwas nebenher betrachten, was er also vielleicht tat, um sich ein Alibi nach der Kirchenzeit hin zu verschaffen. Ich glaube sicherlich, dass der junge Richelieu, der Bischof Richelieu, nicht wahr, ein Mann der tridentinischen Reformen war. Nur, ich glaube, das Zweite stimmt eben, was Sie sagen, dass ich in seiner Haltung Annahme des Konzils durch den Staat, nicht wahr, eben ein politisches Denken abspiegelt, nicht wahr? Dass eine Lösung sucht, dass einen Kompromiss sucht aus einer verfahrenen Lage, aus einer Sackgasse, nicht wahr? Indem er also, wie gesagt, ich glaube fast, dass man das aus dieser Erfahrung entnehmen kann, sozusagen einen innerstkirchlichen Bereich ausklammert und Trient zuwendet und damit den Staat eigentlich aus der Verantwortung entlässt, nicht wahr? In Bezug auf Trient, nicht wahr? Er sagt, Trient ist eine innerkirchliche Sache, muss die Staat im Grunde überhaupt interessieren, nicht wahr? Obwohl, wie gesagt, die ganzen Dinge, die er vorher bei der Plant aufführt, nicht wahr, voll und ganz in den Bereich tridentinische Reform fallen würden, nicht wahr? Nur sagt er, das kannst du als Staat mit deiner bisherigen Gesetzgebung, wenn du sie nur ausführst, wenn du ihr nur treu bleibst, regeln, nicht? Ich glaube, da zeigt sich also eine Linie, nicht wahr, die man eben nachher bei ihm weiter verfolgen kann und die dann sehr viel deutlicher wird. Nicht wahr? Diese Linie, die man, also etwa wir haben eben davon gesprochen, in diesem Avis von 1629 ganz deutlich sehen kann, nicht wahr, wo er sagt, der Staat hat eine andere Finalität als die Kirche. Nicht wahr? Die Finalität des Staates ist ein Wohl des Bürgers im Diesseits, nicht wahr? Die Finalität der Kirche ist das Wohl, nämlich das Heil des Menschen im Jenseits. Und aus dieser verschiedenen Finalität können sich Widersprüche ergeben, nicht wahr, die bis zum Unmoralischen gehen können. Ein König verhält sich in der Verfolgung dieses diesseitigen Wohles eben anders, nicht wahr? Aber das ist eben auch seine Ausnahmestellung dann als König, dass er sich hier anders verhalten kann als ein normaler Mensch, der in erster Linie ausgerichtet sein muss auf dieses Jenseits. Ich meine, hier ergibt sich dieses Auseinanderdividieren, nicht wahr? Das also, ich würde nicht sagen, Alibi-Funktion haben kann für ein bestimmtes Verhalten im Politischen, nicht wahr? Aber eben doch eine gewisse Rechtfertigung ermöglicht. Ja, man könnte nämlich auch hier etwas ganz Banales erwähnen, nämlich dass die Generalstände ja nach 1614 nie mehr zusammengetreten sind bis 1789. Ja. Sodass also das ganze Problem sich eigentlich nicht mehr gestellt hat. Eine Annahme durch die Generalstände, wenn keine Generalstände, ja, und zwar absichtlich, nicht durch das Versehen, weil man da vergessen hat, zusammentreten, sodass man vielleicht das, was du gesagt hast, noch erweitern könnte nach der Seite hin, dass sich eben der Staat wandelt, der französische Staat wandelt sich, er wandelt sich von einem Staat, der mit den Generalständen arbeitet, zu einem Staat, der ohne die Generalstände auskommt. Ja. Und da stellt sich das Problem dann gleich. Ja. Obwohl, man sagen muss, es ging ja nicht nur ausschließlich darum, ob die Generalstände nun annahmen oder nicht annahmen. Nicht? Die ganze Klerusversammlung seit den 70er Jahren fordert als Klerusversammlung den Staat auf. Nicht? Generalstände war ein Sonderfall. Nicht? Generalstände hätte geheißen, dass die Front noch breiter war, wie die Forderung stellt. Nicht? Aber es ist natürlich so, dass sich auch eine veränderte Einstellung des Staates gegenüber der Kirche dabei abzeichnet. Herr Reicher? Ich wollte mal fragen, wie eigentlich das Verhältnis von Protestanten und Katholiken im Parlament war. Im Parlament, also Sie wissen, Parlament in ist den Parlamenten, also ich Richtung. Hatte schon Richtung. Den Verdacht, dass ja, ja. Wir viele das nicht wissen, was Richtung. Parlament in wenn Frankreich ist. Wenn man von französischem Parlament spricht, das ist also kein Parlament einer Abgeordnetenkammer, nicht? Sondern also Les Parlements sind oberste Gerichtshöfe, nicht? Die in Paris und in den Provinzen waren, nicht? Und die also Appellationsinstanzen waren, nicht? Und neben dem Conseil, der also immer noch eine letzte Gerichtsbarkeit des Königs darstellte und auch zum Teil praktizierte, an sich die letzte höchste Instanz war. Nicht? Die aber eben als Parlamente, als Gerichtshöfe eine eminent politische Funktion bekamen dadurch, dass sie einmal alle königlichen Edikte registriert, nicht wahr? Und erst wenn das Parlament die Edikte registriert, wurden sie rechtskräftig. Diese Parlamente hatten aber das Recht der sogenannten Remontrance. Das heißt, sie konnten also Einsprüche erheben gegen Edikte, wenn sie der Auffassung waren, dass sie also etwa den sogenannten Loi fondamental widersprachen oder bestimmten anderen gesetzlichen Gesetzgebungen. Nicht wahr? Und aus diesem Einspruchsrecht, nicht wahr, haben sie dann also, das war dann vor allem im 17. und im 18. Jahrhundert eben ein Mitspracherecht Repräsentationsrecht abgeleitet. Aber es war also keineswegs Abgeordnetenkammer. Die Dame hat den Namen Kovac. Ich wollte eben mich entschuldigen, dass ich von den beiden Damen aus Wien noch nicht den Namen als des Eigens. Bitte schön. Ich wollte jetzt fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Kann man sagen, dass Richelieu einen Säkularisierungsprozess in Frankreich provoziert hat? Und ist diese Versammlung von 1615 ein Beginn dieses Säkularisierungsprozesses? Oder ist das, sagen wir, ein fernes Mittelreich? Das ist schwer zu sagen, nicht wahr? Ich meine, es hängt natürlich in solchen Prozessen drin, nicht wahr? Aber wenn man Beginn sagt, dann könnte man auch schon sagen, das ist bereits schon auch Ergebnis eines solchen Prozesses, nicht wahr? Dass man also diese Abtrennung vor sich nimmt. Aber ich wäre mit diesem Begriff Säkularisierungsprozess, also für das frühe 17. Jahrhundert, doch sehr, sehr, sehr vorsichtig, nicht wahr? Die Dinge sind, ja. Ich meine, es ist natürlich von unserer Perspektive her sieht man da solche Züge, nicht wahr? Wie gesagt, also wenn das stimmt, meine Interpretation da und dieser Arrange, nicht wahr? Diese eigenartige Abkapselung auf das rein Kirchliche, nicht wahr? So könnte man natürlich sagen, nicht wahr, dass sich also als Pendant dazu eine gewisse Säkularisierungstendenz in Bezug auf das Staatliche abzeichnet. Nur muss man sehen, dass in der gleichen Arrange, nicht wahr, ja, noch außerordentliche Verquickungen des Kirchlichen mit dem Staatlichen bestehen und eine Erhöhung, eine Verstärkung, eine Intensivierung dieser Beziehung sogar gefordert wird. Nicht wahr? Gerade im ersten Teil, nicht wahr, gerade da, wo er eine verstärkte Mitwirkung wiederum der Kirche, das heißt also kirchlicher Leute, praktisch also Leute des hohen Klerus, an den politischen Entscheidungen des Staates verlangt. Mitwirkung im Konzil. Nicht wahr? Und zwar letzten Endes mit der Begründung, nicht wahr, dass das Staatliche nicht ohne das von der Kirche gebrachte Heil bestehen kann. Nicht wahr? Dass das der Beitrag ist, den man von der Kirche und von den kirchlichen Vertretern in der staatlichen Entscheidung erwartet. Es ist eine Ambivalenz, es ist ganz sicherlich eine Ambivalenz. Nicht wahr? Insofern wäre ich eben auch sehr, sehr vorsichtig mit dem Begriff Trennung von Kirche und Staat, nicht wahr? Weil in dem gleichen Augenblick, nicht wahr, Elemente der Verstärkung bestehen. Ja. Nicht wahr? Nicht wahr? Professor Prodi? Una nota marginale, cioè non ricordo molto bene i particolari, ma ho letto tempo fa alcuni memoriali stesi in Roma sul problema della soluzione di Enrico IV. Cioè il problema della soluzione di Enrico IV viene preso dalla Curia, ovviamente come un punto centrale di dibattito intorno al 94-95. E c'è una divisione nell'ambito curiale che rispecchia, è ovvio, in primo luogo la divisione tra filo spagnoli e filo francese. E evidentemente il partito spagnolo si oppone alla soluzione, ma mi sembra di ricordare che in questa discussione teologica che si apre sulla soluzione di questo re, non solo eretico ma relapso, insomma, ecco perché relapso. Si trattava di appunto di un recidivo, ecco, ci siano proprio importanti spunti per una posizione di fronte al potere in se stesso, insomma, ecco, cioè al fatto che Enrico IV in qualche modo aveva, in quanto re, insomma, ecco, sostanzialmente, una posizione del tutto anomala rispetto alla disciplina ecclesiastica, eccetera. Non ricordo bene i particolari, ecco, ma mi pare abbastanza interessante, direi, accanto allo studio, diciamo, interno alla Francia, anche uno studio sul come la Curia romana si pone in relazione al nuovo Stato francese, dopo appunto la fine contemporaneamente alla fine del guerra. Also in den Gutachten, ja, die in Bezug auf die Absolution von Heinrich IV. Finden sich nicht nur Überlegungen, die eben die politische Parteinahme angehen, spanische oder französische, sondern auch Überlegungen, die gegenüber der königlichen Macht als solche, wie sie es in Frankreich darlegt, angehen. Più o meno da questi, insomma, cioè, credo sia interessante studiare anche l'atteggiamento della curia, insomma, ecco, di fronte al fenomeno francese, perché non è che ci sia un atteggiamento univoco, ecco, questo volevo dire, insomma, specialmente nell'ultimo decennio del Cinquecento, a Roma, sulla Francia, le opinioni sono molto... Es sei auch in der Hinsicht nicht einheitlich, die Meinung, auch im theoretischen... Ich meine, man kann also gerade beim Stichwort Heinrich IV. Hinzufügen, nicht? 1614 wird in der Klerusversammlung, also im Klerusstand, zugunsten der Annahme des Konzils auch in der Weise argumentiert, dass man sagt, es müsste immer noch die Zusage Heinrichs IV. Eingelöst werden, die ja doch Bestandteil seiner Absolution gewesen wäre, dass er das Konzil von Trient annimmt. Und es ist so im Hintergrund damit verbunden, dass eigentlich das Seelenheil des ermordeten und verstorbenen Königs abhängt von der Annahme des Konzils durch den Staat. Dass hier der Staat noch etwas einzulösen hat, was Heinrich IV. Selbst nicht mehr eingelöst hat. Entschuldigung, weil ich Dr. Preto. Lei diceva prima che dei tre o dei tre stati e solo il clero avrete accettato deliberare il Concilio di Trento. E volevo chiedere, delle discussioni che ci sono state, che hanno portato gli altri due stati a non accettare questa deliberazione, possediamo dei verbali, dei documenti, e da queste discussioni è possibile desumere il tipo di preoccupazioni che era alle spalle di questo rifiuto. Ad esempio, mi pare prima lei stesso, professor Polli, ricordava che probabilmente ci poteva essere anche la volontà di non rompere definitivamente con gli Ugonotti. Questa preoccupazione si ritrova in particolare, penso, al terzo stato, dove probabilmente la presenza di una borghesia in una città abbastanza forte potrebbe far pensare a una Ob in den Diskussionen, die darüber in den beiden Laienstaaten Ständen gehalten wurden, die Besorgnisse oder die Motivationen, die gegen die Annahme der Dekrete waren, ausgedrückt wurden, etwas konkret, etwas präziser und besonders auf das hin, ob der dritte Stand diese politische Erwägung, dass man die Hugenotten nicht den Weg nicht erschweren soll, mitteilte. Also 1614 ist es so, dass also der eine Laienstaat, der Adel, ja mit dem Klerus zusammen für die Annahme stimmt, nicht wahr? Kommunist. Nur der dritte Stand wehrt sich, nicht wahr? Die Hugenottenfrage spielt dabei keine große Rolle. Eine große Rolle spielt für den dritten Stand die Frage Verhältnis Kirche-Staat, das heißt Verhältnis gallikalische Freiheit. Und es ist bezeichnend, dass während dieser Generalstände 1614 der dritte Stand seinerseits mit einem Vorschlag gekommen ist, mit einem Artikel, er wollte als loi fondamentale erklärt haben, dass es über dem König keine weitere geistliche oder weltliche Macht gäbe. Nicht wahr? Das ist mit Mühe abgewürgt worden. Nicht wahr? Aber in diesem Vorschlag, in diesem Gegenvorschlag sozusagen des dritten Standes, zeigt sich, welche Position die Opposition gegen die Annahme des Konzils von Trient hatte. Nicht wahr? Es war nach wie vor der Standpunkt der sogenannten gallikanischen Freiheit, es war nach wie vor der Standpunkt der Unabhängigkeit des französischen Königs gegenüber dem Papsttum. Professor Lutz. Ja, ich wollte an Rodi anknüpfen. Auch mir ist aufgefallen, wenn man die Dokumente studiert, die römischen Dokumente, die Dokumente Romani, intorno alla soluzione di Enrico IV, che questo Rex Christianissimus trattato con indulgenza, con grande, grandissima indulgenza, anche se si fa, anche se si guarda comparativamente le relazioni fra la Curia e la Germania. Si ha un po' l'impressione che ci sono due misure diverse. Se si vede a quella dieta del 66, quando Pio V dava l'ordine esplicito al legato, al cardinale legato Commendone, alla dieta di Augsburgo, di protestare nel nome del Concilio Trientino contro la pace religiosa di Augusta del 55. Pio V era convinto che queste due cose erano incompatibili. Il legato aveva l'ordine di protestare pubblicamente nella dieta e con un grande sforzo e con l'aiuto di tanti gesuiti, fra questi Pedro Canisio, nell'ultimo momento si poteva evitare il protesto ufficiale, ma riguardo alla Germania, anche dopo quella dieta, anche in quelle discussioni durante la guerra di 30 anni, fino a quella protesta del papato contro la pace di Vestfalia, riguardo all'impero si aveva sempre una linea di grande rigidità. Invece riguardo alla Francia, e ho cercato un po' se si trovano tracce di preparativi protesta papale contro l'editto di Nantes. Non ho trovato niente. Invece la situazione in Germania è trattata diversamente. Qui mi collegavo un po' al problema del concordato per dire che sotto forse funzionava istituzionalmente ancora un'alleanza concreta molto precisa tra il papato e la monarchia a spese ancora dei principi della Chiesa gallicana, nonostante tutto. Quindi le domande erano un po' collegate. Cosa so io dire? Ich wollte nur mit einem Satz antworten auf die Frage, die vorhin von Ihnen gestellt worden ist, ob sich bei dem Widerstand gegen die Annahme der Dekrete des Konzils von Trient, es sich nicht auch um den Widerstand gegen die Glaubensdekrete handelt. Das heißt also nicht nur um die Reformdekrete und deren Rechtsinhalt, sondern um die Glaubensdekrete. Mir ist in Erinnerung, dass in der Publizistik, die ja zum Teil von Calvinisten, von Hugenotten, hugenottischen Parlamentsräten und so weiter bestritten wird, dass da natürlich auch der Widerstand gegen die Glaubensdekrete drin ist, soweit es sich um hugenottische Schriftsteller handelt. Ich habe seinerzeit mal in dem Buch über die Erschließung der Quellen des Konzils von Trient, mich mit dieser französischen Literatur gegen die Annahme befasst, ich habe die Bücher natürlich gelesen, selbst, aber die Hinweise habe ich bei Martin bekommen. Da sieht man deutlich, dass eine Reihe von Arrangements, Aber dann noch der berühmte Parlamentspräsident von Paris, der auch Historiker. Wie? De Thou. Ja, und bei einem, aber auch schon mal bei einem der frühen Dumoulin oder so ähnlich, der sieht man ganz deutlich, der war Calvinist, warum nicht? Also da war, ich will nur auf die Frage antworten, nicht? Es war nicht so, wie später dann Bossuet zum Beispiel und Leibniz vor allen Dingen und 200 Jahre, 150 Jahre später gemeint haben, dass es sich nur um die Reformdekrete und deren Rechtsinhalt gehandelt hat. Das stimmt nicht. Sie wissen ja, dass bei den Unionsverhandlungen zwischen Bossuet und Leibniz es immer ein Argument von Leibniz war, ob nicht über den Gallikanismus, über die Stellungnahme zu den gallikanischen Freiheiten, eine Brücke zwischen den Konfessionen geschlagen werden könne. Ich halte das für falsch, weil sich die Opposition doch nicht nur auf die Reformdekrete bezog. Könnte denn die hugenottische Partei dann daran interessiert sein, an einer Stärkung der Krone? Nicht qua hugenottische Partei, nicht, sondern Hugenotten, die im Parlament waren. Zum Beispiel. Ja, die sich natürlich doch eben als Hugenotten fühlten. Ich meine, das wäre doch eigentlich absurd, wenn Sie sich als Hugenotten für eine Stärkung der Krone aussprechen, im Grunde genommen aber ja auch an einer Schwächung der Krone interessiert sind. Oder dachten Sie damals, aber damals war ja noch nicht abzusehen, dass Heinrich der Vierte einmal die Krone übernehmen würde. Darf ich dazu? Ich habe den Eindruck aus, also nur oberflächlichen Studien über diese Hugenottenfrage, den Eindruck, dass bei den Hugenotten eben zwei Strömungen, gewisse zwei Konzeptionen vorhanden waren, die auch zeitlich wechselten. Das eine, wo sich die hugenottisch-protestantische Hoffnung verband mit einem antizentralistischen, sozusagen feudalen, also archaischen Rückgriff auf feudale, regionale Selbstständigkeit. Und das andere, wo sie Das scheint vor allem zeitlich später zu sein, wo die Liga nämlich so stark mit Spanien verbunden ist, dass da zunehmend die Hugenotten auf also ein nationales Königtum gesetzt haben. Und das ist ja dann die Linie, die sie ja auch zum Erfolg geführt hat. Und das Ding von Nantes war ja nicht wie in Deutschland erkämpft, sozusagen aus einem regionalistisch-partikularen Widerstand gegen den Katholizismus, sondern das Edikt von Nantes ist königliches Privileg. Ich glaube, wo die Krone Kraft ihrer Machtvollkommenheit sozusagen, wie es ein französischer Forscher mal gesagt hat, neben die katholische Kirche als erste privilegierte Staatsreligion eine zweite, weniger privilegierte Staatsreligion, nicht wahr, nämlich die protestantische, dann gesetzt hat. Also wenn keine anderen dringenden Fragen sind, aber bitte schön, Herr Doktor. Ja. Nein. Wir hatten an sich bestimmt bis 3/4 Stunde und ich hatte den Eindruck, dass man ein paar Minuten aufstellt. Bitte schön. Ich würde da noch interessieren, Sie haben bei den zwei Gruppen, also die Befürworter für die Annahme auch hingewiesen, dass dasselbe Diskussion war um den Mythos der gallikanischen Kirche, dass die manches abschneiden müsse zugunsten des Blickes auf die Universalkirche. Einen großen Valeur werden die wohl nicht gehabt haben, diese Stimme. Man sah es ja, sie kamen doch nicht durch. Aber wie weit waren das doch irgendetwas Ernstzunehmendes, Repräsentatives einer gewissen Stimmung? Irgendwie nimmt es ja eigenartig heute zwar einen Sprung daraus, die Abenddiskussion, wo um die Annahme der Kostenbeziehungen, ja. wo dieses Dilemma der Vatikanischen Freiheit ja überwinden konnte. Ich meine, es war also dieses eine Beispiel, nicht wahr? War der Versuch, sozusagen einen Kompromiss zu schließen, das eine mit dem anderen zu verbinden, nicht wahr? Das heißt, Galli, Freiheiten dieser Kirche aufrechtzuerhalten, nicht wahr? Aber daran zu appellieren, diese Freiheit nicht gegen das größere Ganze in Anspruch zu nehmen. Nicht wahr? Das steckt an sich dahinter, hinter diesem Konzept, als eine Möglichkeit, mit diesem Problem der gallikanischen Freiheiten fertig zu werden. Nicht wahr? Es gibt andere, die sie völlig ausklammern, nicht wahr? Es ist zum Beispiel also so, dass die Akzeptationsformel, die Ligastände 1593 im Louvre publiziert, nicht wahr? Nicht die Klausel enthält, unter Reserve der, ja, grob gesagt, gallikanischen Freiheiten, was viele andere, nicht wahr, haben. Herr Schmidt? Ja, nationale Überlegungen spielten bei dieser Diskussion wohl nur eine sehr untergeordnete bzw. überhaupt keine Rolle. Weil in Deutschland jetzt sogar im frühen 16. Jahrhundert eigentlich eine bestimmte anti-italienische Tendenz vorübergehend, zumindest schiebt sich in den Vordergrund, gab sowas auch in Frankreich, wurde bei dieser Diskussion gewirksam. Ja, es war natürlich, wenn Sie wollen, eine nationale Position, die Position der gallikanischen Kirche, nicht wahr, die gebunden ist an den französischen König. Hatten etwas, nicht was doch. Die Deutschen nicht hatten. Ja, die Deutschen gerne gehabt hätten. Ja, ja. Aber ich meine, in diesem Sinne, ganz sicher. Un'osservazione, soltanto un taglio che può essere utile per capire anche, mi pare, possa derivare dalla lettura delle lettere di Salvi ai Gallicani, pubblicate da Giulianici. Iedina ha già ricordato del tu, eccetera, insomma. Ecco, ora è proprio dalla questa corrispondenza che copre proprio tutti gli anni precedenti all'approvazione del 1615, mi sembra poter derivare la constatazione che era anche abbastanza chiara, sia in Salvi che nei Gallicani, la differenza tra i concili di Trento, i decreti dei concili di Trento e ciò che dei decreti aveva fatto il papato. Cioè la distinzione è questa: recepire il concilio di Trento come, non so, la discussione del Concilio Provinciale Spagnolo del 65, eccetera, subito dopo la chiusura del Concilio era un conto. Recepire il Concilio alla fine del secolo o agli inizi del successivo era un altro conto. Sono due cose estremamente diverse tra di loro. Cioè io voglio dire che è molto importante anche storicizzare non la realtà del Concilio come libro, come insieme di decreti, ma la realtà del Concilio nella Chiesa, nel suo divenire attraverso la controriforma. E qui quasi ogni decennio è datato, cioè è diverso dal decennio precedente. Ora, appunto, nelle lettere di Salvi ai Gallicani è chiarissimo da tutta la corrispondenza che, ad esempio, l'opera già ventennale della congregazione del Concilio faceva parte del Concilio, dell'approvazione del Concilio. Cioè in sostanza rappresentava per esempio lo svuotamento non solo delle vecchie tradizioni di libertà della Chiesa gallicana, ma anche dei principi di autonomia in prima istanza delle chiese locali. Insomma. Quindi è tutto una opposizione che però non si spiegherebbe come aumenta invece di diminuire a volte, cioè sembra che l'opposizione aumenti. C'è una ragione storica, insomma, ecco, perché non si tratta più dei semplici decreti, di blosse decreti, ma dei decreti incarnati in una politica pubblica. Ich meine, es ist ja bezeichnend, dass also die berühmten Ordonnances von Blois, nicht wahr, die ja zum Teil sehr viel schärfere Bestimmungen enthielten als die tridentinischen Dekrete, schärfstens bekämpft wurden, angegriffen wurden, kritisiert wurden von Rom und auch von also den Anhängern. Deshalb, weil sich der französische König anmaßte, Fragen des Glaubens, Fragen der Disziplin aus eigener Autorität autonom zu klären und zu lösen. Hier ging es nicht um den Inhalt der Bestimmungen, nicht? Sondern hier ging es um diese rechtlich formale Frage, nicht? Und das war eben auch im Grunde das Problem der Annahme oder der Ablehnung des Konzils von Trient. Hier ging es nicht nur, auch, aber nicht nur um einzelne Dekrete, sondern um das Prinzip, nicht nur der Autorität, der Autonomie. Sarpi scrive ai Gallicani: non lasciatevi prendere nella trappola, ja. Perché in realtà la citazione dei decreti è semplice, non ha difficoltà, ma una volta che voi avete accettato i decreti. Es ging ja sogar so weit, nicht wahr, dass der Vorschlag, man könne doch sicherlich Rom dazu gewinnen, in Bezug auf die gallikanischen Freiheiten gewisse Konzessionen zu machen, abgelehnt wurde, weil man sagte, in diesem Augenblick setzt man den Papst über das Konzil. Und das geht prinzipiell nicht. Der Papst kann das Konzil korrigieren. Gut, also, rinnoviamo i ringraziamenti a tutti i partecipanti. Preciso ancora che chi ha ancora forza d'animo e volontà e voglia. Prego, scusa. No, io solo delle cose tecniche. Sì, sì, sì, sì, è una cosa tecnica anche qui. Domattina, siccome la colazione è alla mezza invece che all'una, anticipiamo alle 12.30 la colazione. Sì. Ritenete di anticipare alle 9:15 la relazione? Alle 9. Cominciamo alle 9 la relazione. Seconda cosa, mi ha telefonato il professor Firpo che può venire soltanto giovedì sera e chiede quindi di trasferire la sua relazione al venerdì. Io penserei di chiedere la gentilezza del professor Fossa, qui abbiamo già chiesto forse troppo, ma proprio perché il professor Boss è diventato un po' la vittima. Clericus Magans. No, chiedo se aveva niente in contrario di anticipare lui al giovedì. Come invece di Firpo arriva solo giovedì notte, Was? Non so se il professor Boss è d'accordo, perché... È d'accordo, ma sì, è favorevole la lista. Se no, se c'è Röttgen, possiamo anticipare Röttgen, se Röttgen è già arrivato. Non so, viene domani. Viene solo domani sera. Quindi giovedì c'è anche Röttgen, vuol dire, è possibile anche... Sì, ma... Però il tema di Röttgen forse per ultimo sta bene. Anche Tellecea non è ancora arrivato. Tellecea arriva domani. Domani. Ha già confermato, ha già scritto che arriva domani. Domani. Ah sì, va bene. Dunque, se vos consente? D'accordo. La posizione. Fatto prima, tanto meglio.